Vorweg ein paar Ansagen. Am Freitag, also in zwei Tagen, am 15.06. ist Freya Küsken hier und stellt sein neues Buch vor zum Thema Antifaschismus. Zwar findet das statt im Mehringhof um 18 Uhr, für diejenigen, die daran Interesse haben. Und zweitens gibt es noch einen zweiten Termin am 20.06. zum Thema Kritik, wie geht das? Da soll sich einmal auseinandergesetzt werden mit der Frage, wie geht eigentlich hierzulande das Kritisieren von Politik und Gesellschaft und was haben wir an dieser Kritik, wie sie verbreitet und gängig ist, auszusetzen und warum finden wir die verkehrt. Ansonsten, wer nach dem heutigen Referat plus hoffentlich Diskussion ein Interesse dran hat, mit dem Gegenstandpunkt in Kontakt zu bleiben, weiter mitzudiskutieren, Fragen zu klären, die heute offen geblieben sind, der findet Gelegenheit dazu auf der Internetseite. Ich sage jetzt einfach mal den Titel, da steht hier auch nochmal drauf, www.kk-gruppe.net. Und ansonsten soll jeder, der Interesse an weiterem Kontakt und weiteren Debatten und Auseinandersetzungen und theoretischen Klärungen hat, einfach seine E-Mail-Adresse auf diesen Zettel draufschreiben, dann wird er dann auch angeschrieben. Kannst du das mal weiterreichen? Hallo? Ich. Danke. Der Gegenstandpunkt hat ja, seitdem es mit der Finanzkrise losging, vor nunmehr ungefähr 4 Jahren, ziemlich viel schon an Artikeln und Veranstaltungen zu der Frage gemacht, was findet da eigentlich statt, worum geht es da eigentlich, wie bewältigt die Politik die Krise, mit welchem Zweck und mit welchen Mitteln. Ich will mich heute mal ganz speziell mit einer Grundfrage dieser Krise und der Krisenbewältigung befassen, die doch ein bisschen zentral ist für die Frage, was bedeutet die Krise eigentlich für die normale Menschheit, die von ihr betroffen gemacht wird. Es ist ja so, und daraus wird ja gar kein Geheimnis gemacht, dass die Verelendung der Volksmassen in den Südstaaten quasi als so etwas wie ein Rezept daherkommt, eine notwendige, zwar schmerzhafte und auch bedauernswerte Maßnahme, aber ein Rezept zur Heilung der ökonomischen Schäden, die die Krise anrichtet. Mit dieser Verarmung und Verelendung, mit der Kürzung von bisher geleisteten staatlichen Zahlungen an die Leute in verschiedenster Form, sollen die europäischen Staatshaushalte saniert werden und die Volkswirtschaften wieder auf Kurs kommen. Das findet jetzt schon eine ganze Weile statt, genau in dieser Form, und da wird ja auch nicht locker gelassen. Und es gibt auch schon inzwischen eine Kritik an dieser Politik, die darauf hinweist, und das ist ja auch unübersehbar, dass diese Art von Sparen und Sanierung die betroffenen Länder erst recht in die Rezession treibt, dass das Wachstum darüber, dass man die Leute verarmt und verelendet, gar nicht zustande kommt, wo das doch so dringend nötig wäre. Dieser Kritik hat sich zum Beispiel auch die Hauptvertretungsorganisation der deutschen Arbeiter, der DGB, angeschlossen. Der hat seine letzte Mai-Kundgebung unter den Titel gestellt, gute Arbeit für Europa. Und dort bemängelt er an der aktuellen Sparpolitik Folgendes. Da sagt, die einseitige Sparpolitik zur Rettung Europas gefährdet Wachstum, Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt und fordert dagegen mehr Lohnerhöhung zwecks Kaufkraftsteigerung, um die Wirtschaft darüber wieder in Gang zu bringen. Das ist eine Logik, unter der die Einkommen der normalen Menschheit vorkommen, der man sich, da will ich mal gleich mal vorweg sagen, auf die man sich nicht einlassen sollte. Der DGB macht Reklame für Lohnerhöhungen in Deutschland mit dem Argument, wenn die Leute mehr Geld in der Tasche hätten, würde das doch auch der Wirtschaft nützen. Und das hält der DGB für ein schlagendes Argument, um das Lohninteresse seiner Mitglieder zu befördern. Das Argument anerkennt ganz grundsätzlich schon mal, dass der Lohn eine abhängige Größe ist, und zwar davon, dass ein ganz anderes Interesse zum Zuge kommt. Wachstum, und was das Wachstum heißt, weiß ja jeder. Die Unternehmen sollen wieder Gewinne machen und diese Gewinne sollen wieder dazu dienen, um neue Gelegenheiten zum Arbeiten für diejenigen zu schaffen, die darauf angewiesen sind. Kaufkraft, davon hätten nicht nur die Arbeiter was, sondern alle. Das ist das Argument. Und mit diesem Argument macht man aber auch den Lohn dann davon abhängig, ob diese Wirkung sich einstellt. Da kommt gar nicht der Grund vor, aus dem die Leute Geld brauchen, weil sie davon leben müssen, sondern von vornherein wird argumentiert vom Standpunkt eines wirtschaftspolitischen Rezepts, dem der Lohn doch dienen könnte, wenn man vernünftig mit ihm umgehen würde. Als Mittel, dass der ganze Laden wieder funktioniert, sind Lohnerhöhungen durchaus mal drin, sagt der DGB. Und interessanterweise ist es ja sogar so, dass er durchaus von deutschen Politikern da ein Stück weit Recht bekommt, zumindest was die Löhne bestimmter Abteilungen der deutschen Arbeiter angeht. Bei anderen Abteilungen ist man da weniger großzügig. Diese Art zu argumentieren, um das mal gleich vorweg zu sagen, ist kein geschickter Umweg, um in die Taschen der Leute was reinzubuxieren, sondern ist von vornherein ein Bekenntnis zu genau den Rechnungen mit dem Lohn, die man damit eigentlich kritisiert haben wollte. Was taugt er, damit die Rechnung des Kapitals mit Arbeitsplätzen und Gewinnen wieder aufgehen? Was taugt er, dass auch der Staat wieder Geld in die Kassen kriegt und seinen nützlichen Tätigkeiten wieder nachgehen kann? Diese Kritik, und das ist mein zweiter Kritikpunkt an dieser Art zu denken und sich das Lohninteresse zurechtzulegen, diese Kritik tut so, als wäre die Kürzungs- und Sparpolitik, die die EU-Kommission und die deutsche Regierung ganz Europa verordnet, als wäre das sowas wie ein politischer Fehler, ein Irrtum, ein Irrweg, den man zwecks einer besseren Politik korrigieren müsse. Und dieses Argument scheint so überzeugend zu sein, dass sogar ein Regierungswechsel in Frankreich darüber zustande gekommen ist, dass der jetzt regierende Staatschef von sich behauptet, er würde etwas mehr auf die Seite der Wachstumsförderung achten wollen, als das sein Vorgänger getan hat. Es ist aber gar nicht so, um mal meine erste These in den Raum zu stellen, dass Sparen und Wachstumsförderung vom Standpunkt derer, die staatliche Haushaltspolitik machen, die sich um das Wachstum in ihrem kapitalistischen Laden kümmern, dass das Gegensätze wären, einander ausschließende Wege, richtige oder verkehrte Maßnahmen, um aus der Krise zu kommen. Das Sparprogramm, das die EU ihren Mitgliedstaaten verordnet, das Abräumen von sozialen Leistungen hat seinen Grund und seine Notwendigkeit, und das weiß ja im Grunde auch jeder, in dem politischen Interesse, was da verfolgt wird. Mit diesem Sparprogramm soll bei den Banken, also bei denen die Staaten verschuldet sind, Vertrauen gestiftet werden, beziehungsweise verloren gegangenes Vertrauen wiedererlangt werden. In den Dienst dieses Anliegens werden die Staatshaushalte gestellt. Die Sanierung der staatlichen Haushalte, so wird gesagt, ist die absolut notwendige Voraussetzung dafür, dass überhaupt Wachstum wieder in Gang kommen kann. Und dieses politische Projekt, mit Instrumenten der Finanz- und Wirtschaftspolitik bei den Banken Vertrauen zu stiften, das ist keine bloße Auffassung, keine bloße einseitige Meinung, die die Politiker haben, sondern das ist eine Notwendigkeit, die sich aus dem ergibt, wie diese Staaten überhaupt wirtschaften, mit welche allgemeinen Zwecke sie überhaupt mit ihrer Wirtschaftspolitik verfolgen. Geldvermehrung und aus der gesellschaftlichen Geldvermehrung die staatlichen Aufgaben finanzieren. Im Rahmen dieses Projekts, da komme ich noch schon drauf zurück, streiten Sie sich dann durchaus um die Frage, ob mehr Sparen oder mehr Wachstumsförderung für Sie sinnvoll ist. Aber dieser Streit hat herzlich wenig damit zu tun, dass im einen Fall, wenn die Wachstumspolitiker zum Zuge kommen, die Arbeiter und die Lohnabhängigen und die Gehaltsbezieher besser fahren würden als bei denjenigen, die sich Sparen auf die Tagesordnung gesetzt haben. Und diese Übersetzung sollte man sich nicht unterjubeln lassen, da geht es ein bisschen um was anderes. Denn im Ausgangspunkt sind sich beide Fraktionen, die Fans von etwas mehr Wachstumsförderung wie der Hollande oder die strikte Sparpolitik wie die Merkel, im Ausgangspunkt sind sich beide Fraktionen total einig. Bei beiden kommt der Lebensunterhalt der Leute nicht gut weg. Und das will ich im Folgenden zeigen, wie der eigentlich da vorkommt in diesen staatlichen Rechnungen. Und zwar nicht erst in der Krise, sondern auch schon in der Zeit vorher, wenn Staaten Haushaltspolitik machen. Es geht darum, und da gehört auch das Kaufkraftargument vollkommen rein, es geht darum, welche nützlichen Dienste der Lohn für die Wirtschaft erfüllen kann und soll, dessen Höhe, dessen Bestandteile, die Bedingungen seiner Zahlung sollen politisch so gestaltet werden, dass sie mithelfen, den Staatshaushalt zu sanieren und Wachstum wieder herbeizuregieren. Und damit steht ein sehr harter Maßstab dafür fest, was die Leute, die in diesem System von Arbeit leben müssen, überhaupt von dieser Arbeit haben. Behauptet wird glatt eine Sache, die einem auf den ersten Blick total absurd vorkommt. Es wird nämlich tatsächlich behauptet, an der Höhe und an den Bezugsbedingungen dessen, was die Arbeiter kriegen, hängt es, dass das kapitalistische Wirtschaften wieder in Gang kommt. Beispiel Spanien, da soll die Abschaffung des Kündigungsschutzes ein wuchtiger Hebel sein, damit dort wieder Unternehmen investieren, die es bislang dort angeblich deswegen nicht getan haben, weil ihnen immer nicht erlaubt worden ist, Leute an die Luft zu setzen. Das klingt einerseits absurd, ausgerechnet an der abhängigen Variable in allen kapitalistischen Wirtschaftens, an deren Ausgestaltung soll hängen, dass die Wirtschaft wieder floriert. Ausgerechnet von denen, die eingestandenermaßen an dieser Wirtschaft am allerwenigsten zu entscheiden haben, soll das abhängen. Das ist aber offenbar nicht einfach bloß absurd, sondern tatsächliche politische Praxis. Und insofern lohnt sich das mal, der Frage nachzugehen, warum ist das so? Wie sehen eigentlich die Macher der Wirtschaft die Funktion des Lohns für ihre Politik? Und warum sehen sie mit Konsequenz den Lohn so, wie sie ihn sehen und behandeln? Also bevor man sich gleich fragt, wie soll das denn gehen? Leute verarmen soll Krisenbewältigung sein. Sollte man erstmal der Frage nachgehen, wie rechnen eigentlich diejenigen, die sich so sicher sind, dass das der Hebel für die Wiedererlangung ihrer finanzpolitischen Freiheit ist? Dieser Frage will ich in drei Abteilungen nachgehen. Im ersten muss ich euch leider wieder ein bisschen mit der Frage befassen, was eigentlich eine Staatsschuldenkrise ist. Ich verspreche mich da kurz zu halten, also auch wirklich nur die Punkte zu erläutern, die in meinem Zusammenhang wichtig sind. Dabei kommt zweitens zur Sprache, wie eigentlich der Staatshaushalt als Instrument der Krisenbewältigung zum Einsatz kommt. Was macht eigentlich ein Staat, wenn er spart? Das ist keine ganz überflüssige Frage, weil Staaten, die sparen, machen doch sehr andere Dinge, als wenn ein normaler Mensch spart, weil er kein Geld hat. Und was heißt das dann in der Konsequenz für die Zahlungen, die die Leute bekommen, sei es vom Staat direkt, sei es von den Unternehmen, die in dieser Gesellschaft die abhängig Beschäftigten heißen. Also gut, was ist der Ausgangspunkt der ganzen Krise? Bekannt, die EU-Staaten bekommen vom Finanzkapital, vom Bankwesen, nicht alle, aber einige, keinen Kredit mehr. Und daran, dass sie diesen Kredit nicht mehr bekommen, zeigt sich, dass der Staat tatsächlich mit und von diesem Kredit lebt, dass die Bewirtschaftung eines kapitalistischen Standorts dauerhaft davon abhängt, dass Staaten sich bei den Banken verschulden. Dauerhaft, das will ich nochmal unterstreichen, das macht diese Krise so unmittelbar deutlich, Schulden machen, das ist für einen Staat nicht etwas, was er mal tut oder mal nicht, um damit gelegentlich Löcher zu stopfen. Es ist ein dauerhaftes Mittel der Finanzierung der Staatstätigkeiten. Und nur weil das so ist, kommt es überhaupt dazu, dass die Verweigerung von Kredit so eine flächendeckende Vernichtung von gesellschaftlichen Produktivkräften herbeiführt, wie man sie gegenwärtig in Griechenland studieren kann. Banken denken da bei Staaten offenbar gar nicht anders als bei ihren anderen Schuldnern. Sie stellen fest, diesem Gemeinwesen trauen sie es nicht mehr zu, ihre Kredite zu bedienen. Also lohnt er sich für uns nicht mehr. Und an diesem Kriterium des Lohnens entscheidet sich dann nicht nur für Unternehmen, sondern wie man jetzt an Griechenland studieren kann, für ganze Gemeinwesen, was sie sich überhaupt noch leisten können. Wie ein Kapitalinvestment kommt da der ganze Staatshaushalt daher als eine Anlage von Geldkapital, die entweder sich für diese Geldkapitalisten rentiert oder eben auch nicht. Und das ist jetzt nicht etwas, was plötzlich vom Himmel gefallen ist und wo plötzlich den Betroffenen siebenteils einfällt, worauf haben wir uns denn da eingelassen, sondern wie man ja in der Krisenbewältigung sehen kann, ist ja das ganze Bemühen der Krisenbewältigung gar nichts anderes als das, diese Kreditwürdigkeit wiederherzustellen, also eine Situation wieder herbeizuführen, wo eben das Finanzkapital dieses Urteil wieder aus dem Verkehr zieht und sagt, jetzt meinen wir, dass es sich wieder lohnt, diesen Staat zu finanzieren. Es ist also überhaupt nicht so, und das gilt übrigens auch für Griechenland und für die griechische Regierung, es ist überhaupt nicht so, dass die politischen Gemeinwesen angesichts der Krise irre geworden wären an der Art und Weise, wie sie ihr Geld einnehmen und ausgeben, sondern ganz im Gegenteil. Durch die Krise sehen sie sich herausgefordert, genau diese Situation wiederherzustellen, dass sie wieder das Vertrauen derer gewinnen, die ihr Geld mit dem Verleihen von Kredit an Staaten machen. Sie unterwerfen sich dem Kriterium und sie bekunden in der Krise, dass sie diese Unterwerfung überhaupt nicht zurückziehen wollen, sondern genau deren Logik exekutieren. Und das ist, wie gesagt, kein Fehler, kein Irrtum, kein falscher Weg, sondern das ist sehr konsequent, wenn man sich einmal überlegt, wofür eigentlich politische Gewalten, politische Gemeinwesen im Kapitalismus ihr Geld benötigen, warum sie eigentlich auf Kredit der Banken für die Finanzierung ihrer Aufgaben zurückgreifen. Kredit verschafft Staaten, wenn er denn fließt und regelmäßig fließt, nämlich Freiheit in der Frage, was leisten sie sich und was leisten sie sich nicht. Und was sie sich leisten müssen, ergibt sich ja aus gar nichts anderem als aus dem, was die Wirtschaft benötigt, die sie regieren. Vom Rechtssystem über die soziale Betreuung der Massen, Schulen, Straßenbau, Energieerzeugung. Das alles ist Auftrag an die Staatsgewalt, sich darum zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Und dafür braucht er einerseits viel Gewalt und andererseits eben sehr viel Geld. Und die Mittel dafür beziehen Staaten aus ihrer Gesellschaft in Form von Steuern. Und dass sie immer zu und immer neu darauf verwiesen sind, ihre Aufgaben neu zu finanzieren, das liegt eben dann eben schon daran, worum es ihnen dabei geht, nämlich Wachstumsförderung. Denn Wachstum ist auf der einen Seite das gewollte Resultat. Die Unternehmen sollen alle zusammengefasst immer mehr Geld, Überschüsse produzieren, aus denen sich der Staat finanzieren kann. Damit wächst seine Geldmacht und seine Fähigkeit, Machtmittel sich anzueignen überhaupt. Aber mit seinem Wachstum produziert das Kapital auch gleichzeitig lauter Schäden und Störungen, um die sich gekümmert werden muss und deren Wirkung von der Staatsgewalt bewältigt und abgefangen werden will. Und das ist der Grund dafür, warum Staaten sich für die Betreuung des Wachstums nicht auf die Mittel beschränken, die so gerade mal mit den Steuern reinkommen, sondern sich auf den Standpunkt stellen, über das hinaus, was die Wirtschaft jeweils gerade abwirft, muss es, damit sie weiter wächst, Mittel geben, die noch nicht als Steuern reingekommen sind, die erst noch in Zukunft verdient werden sollen. Und genau das leistet ja der Kredit. Und Staaten kriegen den auch bei den Banken. Übrigens, die meisten Schulden haben ja nicht Staaten wie Griechenland oder Spanien, sondern Staaten wie Deutschland oder die USA. Die mächtigsten und größten Staaten nehmen auch den meisten Kredit und bekommen auch den meisten Kredit. Und im Prinzip, wenn nicht gerade Krise ist, gelten Staaten bei Bankiers sogar als besonders gute Schuldner, weil sie ja in ihrer Hoheit über ihren Standort eine verlässliche Geldquelle haben, aus der immer wieder neue Mittel zur Kreditbedienung fließen, wenn die Sache gut geht. Die Zins- und Tilgungsverpflichtungen, die Staaten sich da einhandeln, sind dann eben der Preis, den Staaten für die freie Verfügung über Geldmittel zahlen. Und das ist auch nach der Seite hin nicht ganz unerheblich, weil das, was der Staat dann mit dem Geld macht, erstmal überhaupt nicht Wachstum ist, sondern Konsum. Da vermehrt sich in dem Sinne nichts, da werden Schulen und Straßen gebaut. Und ob diese Schulen und Straßen, ob das Rechtssystem und sein Funktionieren insgesamt zum Ergebnis führen, dass in der Gesellschaft tatsächlich mehr privater Geldreichtum produziert worden ist, das stellt sich ja erst hinterher raus. Das ist mit dem Interesse des Staates an Wachstum noch gar nicht garantiert und gesagt. Und eben deshalb kennen Staaten lauter Gesichtspunkte beim Geld einnehmen und auch beim Geld ausgeben dafür, sicherzustellen, dass der Kredit immer weiter fließt, also eben ihre ganze Haushaltspolitik dem Gesichtspunkt unterzuordnen. Wie sorgen wir beim Geld einnehmen und beim Geld ausgeben dazu, dass das wirklich wachstumswirksam ist, was wir da tun? Und übrigens, auch das weiß im Grunde jeder. Die Löhne und Sozialausgaben, die im Land so gezahlt werden oder die der Staat sich leistet, die kommen bei dieser Bewirtschaftung des Standorts in der staatlichen Rechnung immer schon vor. Das ist nicht erst in der Krise so. Das konnte man an der Agenda 2010 in Deutschland schon vor 10 Jahren studieren. Das ist nicht erst in der Krise so, dass der Staat sich schwer dafür interessiert, was die Lohnarbeit ihn und das Kapital kostet und was sie in Sachen Dienste am Wachstum bringt. Die Zahl der Arbeitstage, die Höhe der Sozialleistung, die Produktivität der Arbeit, die Zahl der Arbeitslosen, nicht zuletzt die Frage, wie oft und wie viel wird in einem Land gestreikt. All das wird immer sorgfältig bilanziert und zusammengezählt und geguckt, funktioniert denn insgesamt und im großen Ganzen die nationale Lohnarbeit so, dass sie ein dauerhafter und verlässlicher Dienstleister am Wachstum des Kapitals erstens und an der Finanzierung des Staatshaushalts zweitens ist. Dieser Maßstab für den Lohn kommt überhaupt nicht durch die Krise in die Welt, der ist immer schon da, in der Haushaltspolitik vorhanden. In der Krise radikalisiert er sich allerdings etwas, Da komme ich dann gleich noch drauf. Der Lohn ist ein Wirtschaftsfaktor. Das ist damit gemeint. Was die Leute zum Leben haben, wie lange sie dafür arbeiten müssen, was sie dafür arbeiten müssen, was sie außer ihrem Lohn noch an Sozialleistungen zu gewärtigen haben, das sind alles funktionale Größen fürs Wachstum und die nehmen gar nicht Maß an der Frage, was der Mensch zum Leben braucht, sondern eben Maß an der Frage, ob dieser Dienst des Lohns am Gewinn der Unternehmen und am Staatshaushalt zustande kommt oder nicht. Übrigens, wenn man das in Kurzfassung haben will, muss man sich ja nur anhören, wie die Frau Merkel daherredet. Ihr Argument in der Neujahrsansprache zu Beginn dieses Jahres war ein Lob an die deutschen Beschäftigten. Da hat sie so sinngemäß ungefähr Folgendes gesagt: Deutschland steht mit seiner Verschuldung so prima da im Vergleich zu Griechenland und Spanien, weil die deutschen Lohnempfänger so bescheiden und fleißig sind und wissen, wann sie Opfer zu bringen haben und wann sie zurückzustecken haben, damit es dem großen Ganzen gut geht. Und das ist kein bloßer Zynismus, wenn die Frau das sagt, sondern da redet sie über das wirkliche Verhältnis, in dem der Lohn tatsächlich zum Wachstum steht. Wie gesagt, das ist das, was der Staat von sich aus tut und tun kann, damit seine Ausgaben, wie es so schön heißt, wachstumswirksam sind. Das kann klappen, aber wie man an dem Beispiel jetzt speziell Griechenlands sieht, kann das eben auch schiefgehen. Und die Beurteilung der staatlichen Politik von Seiten der Banken folgt dann eben auch ganz stringent diesem Maßstab. Wenn Wachstumsziffern zu wünschen übrig bleiben, wenn Steuereinnahmen zurückgehen, wenn die Verschuldung zu sehr wächst im Vergleich zu dem, was der Staat einnimmt, dann kommen Gläubiger von Staaten zu dem Resultat: Hier ist die Aussicht auf weitere Bedienung weiterer Schuldung nicht gegeben. Hier wird der Kredit gekündigt. Wenn Banken, da muss man übrigens mal sagen, ist ja Griechenland auch gar nicht der erste Fall, wenn man so in die Geschichte der kapitalistischen Staaten seit 1945 zurückdenkt, fallen einem da noch viele Beispiele dafür ein, wo immer das mal der Fall gewesen ist. Argentinien fällt da einem vielleicht ein. Wenn Banken einem Staat nicht mehr zutrauen, verlässlich zukünftig mit seinen Geldquellen für seine Schulden einzustehen, dann stellen sie sich auf den Standpunkt, dieser Laden lohnt sich für uns nicht mehr. Und dann steht tatsächlich, weil ja das politische Gemeinwesen all seine Aufgaben und Ausgaben mit Steuern und Schulden erledigt, dann steht beim Staat tatsächlich alles zur Disposition, was er bislang in seinem Land an Voraussetzungen und Hebel fürs Kapitalwachstum organisiert hat. Der praktische Standpunkt des Finanzkapitals heißt, das ist alles überflüssig, weil da ist ja kein Wachstum rausgekommen, also war das alles Quatsch, was der Staat da gemacht hat, das hätte er gar nicht erst machen brauchen. In Deutschland kennt man das übrigens, das gleiche Phänomen bezogen auf die annektierte DDR. Da war ja auch das Ansinnen, wir gehen in Vorleistung, die Bundesrepublik, das vergrößerte Deutschland baut Straßen, verleibt sich das Land ein, gibt Geld aus, damit dort Investoren hingehen. Das haben die in dem Sinne nicht getan. Und das Ergebnis kann man dann studieren. Dann werden eben diese Investitionen als unnütz und überflüssig erklärt und ihre Fortsetzung steht in Frage. Das ist ja auch eine Mitteilung an die ganze Gesellschaft. Normalität ist, wenn jede staatliche Ausgabe mithilft, den Beweis der Kreditwürdigkeit des Staates zu erbringen. Das ist die Normalität, zu der sich alle so zurücksehen, jetzt in der Krise, wenn die gerade außer Kraft gesetzt ist. Man kann gegenwärtig in aller Härte studieren, was es eigentlich heißt, wenn einem Staat der Kredit gekündigt wird oder anders ausgedrückt, wenn ein Staat bankrott geht. Wenn Staaten mit Kredit, mit der Aufnahme von Schulden regieren, dann sind sie auch ohne Kredit ökonomisch machtlos. Und das ist das, was man jetzt an Griechenland studieren kann. An den Aktivitäten der politischen Gewalt hängt tatsächlich der gesamte ökonomische und soziale Zusammenhang der Gesellschaft. Und wenn Fährdienste zwischen griechischen Inseln pleite gehen, weil der Staat kein Geld mehr hat, sie zu subventionieren, dann kommen eben die Leute auch nicht mehr zur Arbeit und dann findet das bisschen Produktion, was da auf der Grundlage noch stattgefunden hat, auch nicht mehr statt. Wenn Staaten ihre eigenen Beschäftigten nicht mehr bezahlen können, also massenhaft Staatsangestellte entlassen, dann kaufen die eben auch nicht mehr ein bei den Unternehmen des Landes, dann entfällt der private Konsum und dann geht darüber auch wieder eine ganze Ecke der Gesellschaft zusätzlich pleite. Und je mehr in einer Gesellschaft das elementare Funktionieren des Landes an solchen staatlichen Ausgaben hängt, desto härter stellen sich die Wirkungen ein, wenn sie entfallen. Das ist übrigens auch, ich komme da nachher nochmal ausführlicher drauf zurück, die Härte an solchen Argumenten, wie man sie lesen kann. In Frankreich gäbe es zum Beispiel in der staatlichen Verwaltung einen Wasserkopf von Beschäftigten. Wenn der Staat sich auf den Standpunkt stellt, ich habe viel zu viele Leute beschäftigt, die lohnen sich gar nicht, weil es aus deren Tätigkeit ist ja gar kein Wachstum rausgekommen und sie entlässt, dann ruiniert er eben mit dieser Entlassung auch gleich mit ein Stück seiner nationalen Ökonomie, die eben von den Einkommen dieser Leute gelebt hat. Es ist eben ein ziemlicher Unsinn, sich Wachstum auf Pump, wie es in unseren Zeitungen immer gerne tut, als so eine Art Abweg vorzustellen. Das ist die ganz normale kapitalistische Staatswirtschaft. Einerseits finanziert der Staat mit seinen Schulden Bedingungen der Produktivität des nationalen Kapitalismus. Andererseits ist immer offen, ist ein Resultat der Konkurrenz, übrigens auch zwischen den Nationen, ob die Finanzierung dieser Bedingungen der Produktivität und des Kapitalwachstums sich dann tatsächlich auch in einem solchen realisieren. Und wenn sie das nicht tun, dann, das ist auch auffällig in Griechenland, gehen kapitalistische Staaten überhaupt nicht in sich und sagen, da haben wir wohl einen Fehler gemacht, sondern sie bleiben sich in dieser Lage treu. Sie bleiben nämlich auf dem Standpunkt, ich bin Sachwalter einer Gesellschaft, die vom Kapitalwachstum lebt, wo jedes Einkommen und jedes Essen und Sattwerden und Wohnen eine abhängige Variable davon ist, dass Unternehmen daran verdienen. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Zweckbestimmung. Und wenn ich mir unter diesem Maßstab die Betreuung meines Standorts nicht mehr leisten kann, dann findet sie eben auch nicht mehr statt. Da kommt erstmal gar nicht auf die Idee, dass es vielleicht auch noch andere Wege gäbe, eine Gesellschaft zu organisieren, als die es den privaten Entscheidungen von Unternehmen zu überlassen, ob sich was lohnt, sondern setzt alles daran, in seine Gesellschaft so neu zu sortieren, dass dieses Interesse an seiner Gesellschaft und seinen Ressourcen wieder auf die Welt kommt. Erstmal aber reichen Staaten, und das ist das, was der griechische Staat jetzt derzeit auch macht, seine Pleite an seine Gesellschaft weiter. dann sind, wenn die Mittel nicht mehr da sind, die Armut funktional zu betreuen und sich um sie zu kümmern, damit sie Dienstleistungen fürs Kapital erbringen kann, dann kommt eben eine rein negative Stellung zu den Volksmassen zum Tragen. Die sind dann einfach zu viel und so werden sie auch behandelt und das bekommen sie dann auch zu spüren. Dann finden Szenarien statt, die man eigentlich aus früheren Gesellschaften kennt, wenn wegen mangelnder Produktivität oder Missernten oder sonstigen Naturunglücken Leute hungern oder mittellos gemacht werden. Das Hungern und mittellos machen, das kriegen moderne kapitalistische Nationen ganz von selber hin. Da brauchen sie die Natur gar nicht zur Unterstützung. Das kriegen sie schlicht und einfach dann hin, wenn sie auf dem Standpunkt stehen, wir müssen wieder kreditwürdig werden und dafür ist unser Haushalt zu groß und deswegen muss er zusammengestrichen werden. Armut ist nicht bloß eine Wirkung der Krise, sondern, wie ich eingangs schon sagte, ein Rezept. Und warum das so ist, dazu will ich im Folgenden, und wie das eins ist, dazu will ich im Folgenden noch ein paar Überlegungen anknüpfen. Also, fest steht, was ein Staat wie Griechenland zu tun hat. Er muss seine Schulden reduzieren, darf nicht mehr Kredit aufnehmen, weil die Banken geben ihm ja keinen mehr. Also muss er seine Ausgaben zusammenstreichen. Und das soll den Finanzmärkten demonstrieren, wie ernst diese Nation deren Recht auf verlässliche Bedienung ihres Kredits nehmen. Das soll die dazu animieren, wieder an die zukünftige Kreditwürdigkeit erstens Griechenlands und zweitens der ganzen Eurozone zu glauben und auf die zu setzen. Wie geht das, wenn ein Staat spart? Streng genommen ist es ein sehr unpassendes Wort für das, was Staaten tun, wenn sie ihren Haushalt unter Krisenbedingungen neu organisieren. Der Beweis, der geführt werden soll, ist ja klar. Der Beweis ist, nichts, was wir ausgeben, ist überflüssige Kost. Alles, was wir ausgeben, erfüllt den Zweck und die Funktion, Anreiz zur Anlage von Kapital im Lande zu werden und zu sein. Unter Sparen fällt deswegen zum Beispiel nicht nur, dass der Staat Ausgaben kürzt, also einfach weniger ausgibt, sondern unter Sparen fällt ja auch, dass er sich bei seinen Leuten mehr holt, sofern dann noch was zu holen ist, also die Bürger zum Sparen zwingt, damit er seinen Aufgaben weiter nachkommen kann. Streng genommen muss man das, was unter Sparen läuft, eigentlich so fassen. Politische Gemeinwesen, Haushaltspolitiker stellen sich auf den Standpunkt, wie bekomme ich durch meine Ausgaben und meine Einnahmenpolitik hin, dass mich der gesamte Laden weniger kostet und trotzdem das Gleiche für mich leistet. Oder eben nicht das Gleiche, sondern sogar mehr. Und da ist im Ausgangspunkt schon klar, dass dieses Projekt ein absurder Widerspruch ist. Weil der Ausgangspunkt ist ja, dass dem Staat gerade der Kredit entzogen ist, dass er gar nicht über Mittel verfügt, um diesen Beweis anzutreten, dass er Geld für Wachstum ausgibt. Das einzige Instrument, was ihm also bleibt, die Neuorganisation der bestehenden Ausgaben unter dem Gesichtspunkt der Attraktivität für Kapitalanlage ist. Beides soll der bankrotte Staat oder fast bankrotte Staat leisten. Erstens, keine Euro ausgeben, der nicht unmittelbar beweist, das lohnt sich für irgendein Unternehmen, dessen Geldvermehrung zu befördern. gleichzeitig nur so viel auszugeben, wie ihm jetzt aktuell schon an Kredit zur Verfügung steht. Das ist ein Widerspruch. Dieser Widerspruch wird in Griechenland und Spanien, Italien durchaus auch zurzeit gnadenlos durchgezogen. Und daran kann man auch wieder mal sehen, dass sich Staaten durch diesen Widerspruch überhaupt nicht irre machen lassen, sondern eben sich ans Werk setzen und tatsächlich auf dem Standpunkt stehen, was lassen sich unter den Bedingungen fehlender Kreditwürdigkeit aus dem Standort noch an Mitteln für die Wiederherstellung der Anlage des Landes als Anlagesphäre herbringen. Und so, von diesem Ausgangspunkt, kommt die nationale Arbeiterklasse und deren Lebensunterhalt neu in den Blick der Nation. Als Hebel zur Schuldenbedienung, da muss radikal gekürzt werden, und gleichzeitig als Mittel, die Neuanlage von Kapital im Land wieder herbeizuregieren. Und deswegen fallen unter den Standpunkt Sparen auch gar nicht bloß Kürzungen an den Einkommen der Leute, sondern es fallen lauter Maßnahmen drunter, die erstmal auf den ersten Blick mit Sparen gar nichts zu tun haben. Wenn der spanische Staat den Kündigungsschutz abschafft, dann spart er nichts. Was er aber damit tut, zumindest seiner eigenen Behauptung nach, ist eine neue Bedingung für die Beschäftigung der Leute durch Unternehmen herzustellen. Und jeder weiß übrigens auch, worin der wirkliche ökonomische Gehalt dieser neuen Bedingung steckt. Er verschärft die Konkurrenz der Leute um Arbeitsplätze und eröffnet damit dem Kapital neue Spielräume der Lohnsenkung. Und das ist ja auch der Zweck der Veranstaltung übrigens, der wird auch ganz offen ausgeplaudert. Es ist eben gar nicht so, dass Staaten, wenn sie Haushaltspolitik machen würden, wenn sie Einnahmen aus ihrer Gesellschaft kassieren und Ausgaben tätigen, dass sie da keine Unterschiede zwischen ihren Bürgern kennen würden. Die marktwirtschaftliche Demokratie will ja immer keine Klassengesellschaft mehr sein. Bei ihrer Steuer- und Sozialpolitik kennt sie aber ganz genau den Unterschied zwischen der Abteilung Steuerzahler und Geldempfänger, die Wirtschaft heißen, die investieren sollen, die ihr Geld anlegen sollen in rentable Produktion, und denjenigen, die dafür Dienste zu leisten haben. Dieser Unterschied kommt in der staatlichen Steuer- und Ausgabenpolitik immer schon vor. Der wird überhaupt nicht in der Krise erfunden. Der wird nur in der Krise neu und etwas radikaler zum Einsatz gebracht. Es gibt seitens der Kritiker an der staatlichen Haushaltspolitik, zu denen gehört auch der DGB, den Vorwurf, der Staat würde einseitig an den Lohnarbeitern sparen, der würde nur die ohnehin schon armen Leute zur Kasse bitten und die Reichen verschonen. Und dieser Vorwurf kommt daher, als würde der Staat, indem er so vorgeht, und dass er das tut, ist ja unbestritten, als würde er damit sich quasi an seiner eigentlichen Aufgabe versündigen, nämlich alle Steuerbürger gleich zu behandeln. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Der behandelt alle gleich, nämlich als welche, die Steuereinnahmen erbringen sollen und als welche, die einen Beitrag zum Wachstum erbringen sollen. Aber weil die Steuerkraft der einen und die Beiträge zum Wachstum der anderen so unterschiedlich aussehen, deswegen kommt genau aus dieser Gleichbehandlung die ganz unterschiedliche und gegensätzliche Behandlung der beiden Klassen in der Steuer- und Haushaltspolitik. Ich will das mal verdeutlichen an den Maßnahmen und den Beschwerdetiteln, die angesichts der Krise gegenüber den Wirtschaften in Griechenland, Spanien und Italien auch zu Protokoll gegeben worden sind. Wie gesagt, der Auftrag heißt: Organisiert eure Haushalte neu, bedient eure Schulden und sorgt gleichzeitig dafür, dass es bei euch wieder was zum Verdienen gibt, und zwar möglichst ohne zusätzlichen Kredit dafür einzusetzen. Diese Wahnsinnsaufgabe ist den Staaten gestellt, und da stellen sie sich selber und tun das glatt. Und von diesem Maßstab aus betrachten Sie nun Ihre nationalen Volkswirtschaften, und da kommt eine Mängelliste, wird eine Mängelliste zu Protokoll gegeben, was da angeblich alles in Unordnung sein soll, warum das Wachstum bei denen nicht so geklappt hat, dass der Kredit gerechtfertigt wurde. Dabei ist die Rede von einer Schattenwirtschaft. Da kennt man den Vorwurf, besser Verdienende zahlen zu wenig Steuern, aber auch viel zu viele Leute leben von staatlich garantierten oder staatlich alimentierten Einkommensquellen. Der Staat selber ist ein Wasserkopf, Sozialausgaben sind ausgeufert, Leute werden viel zu früh verrentet, kassieren viel zu lange Arbeitslosengeld. Auf gut Deutsch, der Staat finanziert unnützen Konsum, statt ihn sachgerecht zu kürzen. Schattenwirtschaft. Da gibt der Staat zu Protokoll, in ganzen Abteilungen seiner Wirtschaft wird Geld verdient, ohne dass er daran teilhat. Die zahlen keine Steuern, da findet zwar ökonomische Aktivität statt, aber der staatliche Haushalt hat nichts davon. Steuerhinterziehung und Flucht. Die Reichen verwenden ihr Geld nicht für staatsnützliche Investitionen, sondern bloß für sich, für übermäßigen Konsum oder auch außer Landes für bloß private Bereicherung. Wasserkopf, viel zu viele Löhne und Gehälter sind bloße Kost. Und die staatlichen Sozialausgaben sind ausgeufert, will sagen, da dienen ja die staatlichen Sozialausgaben gar nicht der Förderung und Erleichterung des Wachstums, sondern werden zunehmend zum Ersatz für Einkommen aus produktiver Verwendung der Leute durchs Kapital. Wenn man diese Bilanz mal zusammenfasst, dann heißt sie: Das in der Gesellschaft verdiente Geld dient bloß den privaten Einkommensbeziehern und nicht dem Staatshaushalt. Und das soll ganz grundsätzlich anders werden. Diesen Standpunkt an die Besserverdienenden, an die Unternehmen, an die Geldbesitzer angelegt, diesen gleichen Standpunkt an die Geldbesitzer angelegt, kommt was ganz anderes raus, als wenn dieser Standpunkt an Lohnarbeiter angelegt wird. Die werden schon in Griechenland, Spanien und so fort neu zur Steuerpflicht herangezogen, allerdings nach Maßgabe dessen, wofür sie ihr Geld verwenden. Bloß private große Häuser darf man besteuern, muss man auch. Anlage von Kapital bloß nicht. Damit wird ja investiert, damit kommt ja wieder Wirtschaftspotenz ins Land. Und beim Kassieren, bei Steuerhinterziehern kennen auch diese Staaten noch die verständnisvolle Berücksichtigung der Doppelfunktion kapitalistischen Vermögens. Steuersünder werden amnestiert, wenn sie ihr Geld wieder ins Land bringen und dort anlegen, weil das will man ja von ihnen, dass sie sich privat bereichern und damit einen Beitrag zum nationalen Wachstum erbringen. Ganz anders war der Lohnarbeit. Da beschränkt sich der Staat überhaupt nicht auf Maßnahmen, die seinen Haushalt unmittelbar betreffen, also Einnahmen erhöhen und Ausgaben senken. Die gibt es schon auch genug. Mehrwertsteuer, Benzinsteuer, Rentenstreichung und so fort. Zusätzlich aber gehen die Regierungen dort auf den Lohn als Preis der Arbeit los und organisieren richtig politisch eine flächendeckende nationale Lohnsenkung. In Griechenland zum Beispiel werden Tarifverträge per staatlichen Beschluss außer Kraft gesetzt. Der Mindestlohn, an dem alle anderen Löhne hängen, wird radikal gesenkt. Das Arbeitslosengeld wird gekürzt, damit die Unbeschäftigten Arbeit zu jeder Bedingung annehmen müssen. Schutzmaßnahmen für den Zugang zu bestimmten Gewerben werden aufgehoben. Kündigungsschutz wird abgeschafft und so fort. Der Staat benutzt seine Hoheit über den Lohn also gar nicht bloß so, dass er seinen Haushalt damit unmittelbar saniert, sondern zugleich dafür, um den Zugriff des Kapitals auf die Arbeit lohnender zu machen. Dem liegt eine Diagnose des Grundes der Krise zugrunde. Und zu dieser Diagnose will ich mal noch ein paar Worte sagen. Wenn Staaten wie Griechenland, Spanien, Italien jetzt auf ihre abhängig Beschäftigten und deren Einkommen losgehen und sagen, der Lohn ist zu hoch. Zu hoch natürlich überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, ob die Leute davon leben können, das war ja vorher schon nicht so. Jetzt endgültig ist das Argument zu absurd. Der Maßstab des zu hoch ist aber ganz schlicht der, ja, wenn bislang keine Unternehmen das interessant gefunden haben, diese Leute zu beschäftigen, dann waren sie wohl zu teuer. Und daran kann man übrigens ganz schön studieren, was die Staaten in den Jahren davor eigentlich mit ihren Lohnarbeitern veranstaltet haben und was sie jetzt eigentlich meinen, was sie daran korrigieren müssen. Sie stellen bei sich ein Versäumnis fest, und wenn man dieses Versäumnis mal sozusagen zusammenfasst, dann läuft es eigentlich auf das Urteil zurück, wir, die Politik, haben viel zu wenig dafür gesorgt, dass der Lohn unmittelbar keinem anderen Gesichtspunkt sich verdankt, als der Frage, lohnt es sich für ein Unternehmen? Wir haben quasi den Gesichtspunkt, dass die Leute mit dem Geld irgendwie noch über die Runden kommen müssen, am Lohn gelten lassen, und das war überhaupt unser Fehler. Überhaupt am Lohn den Gesichtspunkt zu berücksichtigen und staatlich ins Recht zu setzen, dass Lohn nicht nur Kostenfaktor fürs Kapital ist, sondern irgendwie auch noch Lebensunterhalt der Leute, die dem Kapital ja schließlich als Arbeitnehmer zur Verfügung stehen sollen. Was die Staaten da übrigens der Sache nach bilanzieren, ist was ganz anderes. Sie bilanzieren das Resultat von 10 Jahren innereuropäischer Konkurrenz. Und in dieser innereuropäischen Konkurrenz haben sie halt verloren. Deutschland hat gewonnen, Export ist bekanntlich Exportweltmeister. Griechenland hat die Kapitalproduktivität nicht hergekriegt, die nötig gewesen wäre, diesen Vergleich auszuhalten. Und so fort. Bilanz von 10 Jahren Konkurrenz um Wachstum in der EU hat Gewinner und Verlierer produziert. Das steht auch jeden Tag in der Zeitung. Und in diese Konkurrenz sind diese Staaten eingetreten mit den Ressourcen, die sie hatten. Eine eher bescheidene Kapitalmacht, viel kleine Industrie und Landwirtschaft und Leute, die in weiten Teilen noch gar nicht richtig sowas waren wie eine nationale Arbeiterklasse. Und damals schon sind sie auf diese Standortfaktoren losgegangen und haben versucht, sie mit Hilfe von Eurokredit zur Quelle von Kapital herzurichten. Und dabei haben sie, man stelle sich vor, tatsächlich ein Stück weit in Rechnung gestellt, dass Leute, wenn sie Dienste am Kapitalwachstum erbringen sollen, ja irgendwie dazu auch in der Lage sein müssen, haben also den Gesichtspunkt, dass aus dem Volk eine kapitalistische Ressource erst noch gemacht werden soll, tatsächlich im Umgang mit ihren Leuten gelten lassen, ein Stück weit gelten lassen. Man liest zum Beispiel so nette Beispiele wie, es gibt italienische Eisenbahner, die gehen mit 45 in Rente. Schaut man näher nach, wie das zustande gekommen ist, erfährt man, naja, die Eisenbahnen des Landes sind teilprivatisiert worden, da haben die Leute ihren Job verloren und da hat der Staat sich doch glatt auf den Standpunkt gestellt, er setzt die Leute nicht gleich auf Sozialhilfe oder überantwortet sie der Familie, sondern zahlt ihnen ihre Rente eben schon zu dem Zeitpunkt, ab dem diese neue private Firma sie nicht mehr beschäftigen wollte. Die Unterwerfung der spanischen Industriearbeiter unter ganz neue Leistungsstandards hat der spanische Staat damals mit einem halbwegs verlässlichen Kündigungsschutz abgesichert. Ja, warum hat er das gemacht? Nicht zuletzt auf Drängen der Gewerkschaft, die man mit im Boot haben wollte und die dafür zu haben sein musste, dass im Zuge dessen flächendeckend ganze Abteilungen der nationalen Wirtschaft abgeräumt worden sind. Lauter Maßnahmen, mit denen sowas wie eine funktionsfähige nationale Beschäftigtenklasse überhaupt hergestellt werden sollten, werden nun im Angesicht der Krise, im Angesicht der Tatsache, dass die Konkurrenz verloren wurde, als lauter Schranken für die Anlage von Kapital definiert. Und damit sprechen diese Länder in der Tat eine Wahrheit über diese Produktionsweise aus. Ja, wenn es darum geht, dass Arbeit rentabel zu sein hat, wenn Rentabilität fürs Kapital das Kriterium des Lohns ist, dann gilt, ist dessen Höhe auch das einzige Instrument, an dem gedreht werden kann und deswegen auch gedreht werden muss, wenn andere Instrumente des Produktivmachens fehlen, wenn also Kapital nicht da ist, um diese Arbeitskraft anzuwenden. Absolute Verbilligung der Arbeitskraft ist nicht bloß eine Wirkung, sondern ein Zweck. Und genau die soll für die Pleitestaaten die Leistung erbringen, die Anlage von Kapital im Land für prospektive Interessenten wieder lohnend zu machen. Sie tun also was fürs Wachstum. Ebenso, dass sie sagen, wenn unser einziges Instrument, über das wir noch verfügen, angesichts der Tatsache, dass wir Kredit ja nicht haben, die im Land verfügbaren Ressourcen sind, dann müssen wir die eben in einen Zustand versetzen, in der eventuell noch ein kapitalistischer Anleger an ihnen Gefallen findet. Und so findet dann der Verkauf griechischer Hafenanlagen an eine chinesische Investmentfirma unter der Bedingung statt, die diese chinesische Investmentfirma gestellt hat, dass die Löhne der Leute, die da arbeiten, um ein Drittel gekürzt werden müssen, damit der Hafen sich eben für einen chinesischen Investor auch rentiert. Da sieht man, das sind keine Fehler, das sind keine Irrtümer, das sind keine Missgriffe, sondern es ist eine gezielte, organisierte Neudefinition dessen, was die Arbeitskraft in Ländern wie Griechenland und Spanien und Italien noch kosten darf, damit sie möglicherweise irgendwann wieder zum Geschäftsmittel für diejenigen wird, die mit ihren Investitionsentscheidungen darüber entscheiden, was in einem Land überhaupt an Geldquellen in Bewegung gesetzt werden. Letzter Punkt, was lernen wir daraus? In Deutschland hört man ja gelegentlich den Standpunkt, ja, das ist ja alles ganz schlimm, was sich da in Griechenland und Spanien und Italien tut, aber bei uns ist es ja nicht so. Wir haben es ja eigentlich noch ganz gut getroffen. Zu diesem Gedanken und dessen Fehlerhaftigkeit, um es mal vorsichtig auszudrücken, will ich mal im letzten Punkt noch ein paar Takte sagen. die Kanzlerin hat ja den Peripheriestaaten die Agenda 2010 zum nachahmenswerten Vorbild empfohlen. Die argumentiert ungefähr so: Diese Staaten sollten sich im Umgang mit ihren nationalen Arbeiterklassen an Deutschland ein Vorbild nehmen. Wir haben nämlich schon vor 10 Jahren alles richtig gemacht. Genau die Maßnahmen der Liberalisierung des Arbeitsmarkts, der Absenkung der Lohnnebenkosten, der Erleichterung der Kündigung und so fort herbeigeführt, die zum Resultat haben, dass Deutschland eben die EU-Konkurrenz gewonnen hat und die anderen verloren. Das Argument heißt, macht so wie wir, dann kommt ihr auch aus der Krise. Der erste auffällige Punkt an dieser Behauptung, die übrigens der Sache nach Quatsch ist, aber da komme ich noch drauf. Das erste Auffällige ist, wofür sich Merkel da eigentlich überhaupt und ihre Vorgängerregierung nicht zu vergessen, wofür sie sich da eigentlich überhaupt lobt. Zwei Leistungen der sogenannten Hartz-IV-Maßnahmen werden da gepriesen. Erstens hat die Absenkung des Lebensunterhalts für alle, die vom Kapital nicht rentabel benutzt werden, zu einer erfreulichen Entlastung der Staatshaushalte geführt. Und zweitens hat diese Absenkung eine heilsame Wirkung auf das nationale Lohnniveau ausgeübt. Bekanntlich wächst der Niedriglohnsektor und die Abteilung der Beschäftigten, die in der Form von Leiharbeit beschäftigt werden. Richtig gemacht haben Schröder und Merkel die Sache also schon, allerdings nicht für die Betroffenen, sondern für die Rendite und die Wachstumsrate des Kapitals und für Steueraufkommen und Kreditwürdigkeit Deutschlands. Die Wirkungen auf die hiesigen Beschäftigten sind ja bekannt, die stehen jeden Tag in der Zeitung. 10-20% der Leute arbeiten heutzutage für ein Geld, das sie früher als Arbeitslosenunterstützung bekommen haben. Für sie besteht der Fortschritt darin, dass sie für das Geld auch noch arbeiten müssen. Und den Unternehmen eröffnet diese Lohndrückerei neue Geschäfte und höhere Gewinne. Und dem Staat bringt das die Verwandlung von Leuten, die bislang Steuern gekostet haben und die Sozialkassen belastet haben, in die Verwandlung, die Steuern zahlen und Sozialbeiträge erbringen. An der Armut der Leute hat sich gar nicht so sehr viel geändert, außer dass sie aus einer unnützen Armut für Staat und Kapital in eine nützliche verwandelt worden ist. Und dass die Erpressbarkeit des Rests steigt, wenn die Löhne eines Großteils der Leute sinken, ist ja auch kein großes Geheimnis. Was hat das nun damit auf sich, dass das ein Vorbild dafür sein soll, was diese Peripheriestaaten mit ihrem nationalen Lohnniveau machen sollen? Die Logik, die machen, ist in der Tat dieselbe. Liberalisierung des Arbeitsmarkts, Senkung des Mindestlohns und so fort, die ganzen Maßnahmen, die ich vorhin erwähnt habe. Eine Strategie im Sinne dessen, wie das für Deutschland als Strategie gewirkt hat, ist das für die allerdings überhaupt nicht. Denn der Erfolgsweg für Deutschland war diese Senkung des nationalen Lohnniveaus ja nicht einfach deswegen, weil die Leute billiger geworden sind, sondern weil diese Billigarbeit oder billigere Arbeit kombiniert wird mit einer Kapitalmacht, die es in sich hat. Mit riesigen Kapitalvorschüssen in modernste Technologie, die Arbeit produktiv macht und die Lohnstückkosten senkt. Und darüber, über den Einsatz von Kapital und die Verbindung von Kapitalgröße mit verbilligten Löhnen, haben die deutschen Unternehmen es hingekriegt, ganz Europa und die Welt mit deutschen Waren zuzuschütten. Entscheidend fürs Kapital ist eben gar nicht die Lohnhöhe für sich, sondern was sich aus ihr mittels Kapitalanlage in großem Stil machen lässt, also dessen Höhe relativ dazu, was er für das Kapital leistet, was dafür an Arbeitsleistung eingekauft wird. Überlegene Kapitalmacht plus Senkung des Preises der Arbeit, das ist der Witz am deutschen Wirtschaftserfolg. Und wenn Merkel diese gleiche Strategie den Peripheriestaaten empfiehlt, dann verschweigt sie höflich, dass genau diese Kombination diesen Staaten ja gar nicht zur Verfügung steht, dass also für die tatsächlich die Absenkung des Lohnniveaus das einzige Mittel ist, mit dem sie konkurrieren. Und so ist das ja übrigens auch gemeint, dass das Kapital dann von uns und anderen Ländern ins Land strömen soll, das sich dieser Billigarbeit bedient. Für diese Länder dient die absolute Senkung des Lohns nicht als Ergänzung, sondern als Ersatz für die Kombination von Kapital, Produktivität und Lohn. Und genau in dieser Funktion wird der Lohn dort auch ins Auge gefasst, soweit er überhaupt ins Auge gefasst wird, als Anlagegelegenheit für auswärtige Unternehmen. Was kann man daraus schließen? Erstens sieht man an dieser Logik eines sehr deutlich. Es hängt überhaupt nicht an der Verzichtsbereitschaft der Betroffenen, ob aus ihrem Fleiß und ihrer Bescheidenheit ein Erfolg der Gegenseite wird. Das hängt völlig davon ab, über welche Mittel die Gegenseite, nämlich über welche Mittel das Kapital verfügt. Die definiert die Alternativen, die diese Wirtschaftsordnung für Lohnabhängige parat hat. Und da hat man tatsächlich das Ergebnis, da haben es doch glatt Leute vergleichsweise gut getroffen, wenn sie in einer Nation zu Hause ist, wo das Kapital so groß und so potent ist, dass es aus ihrer Arbeitskraft auf wachsender Stufenleiter immer noch mehr herausschlagen kann. Dann kommen sie oder wenigstens ein Teil von ihnen in den Genuss von Hochleistungsarbeitsplätzen und die an denen lässt sich dann tatsächlich im Vergleich zu einem Spanier oder Griechen relativ viel verdienen. Das hat natürlich eine Kehrseite, die auch jedem bekannt ist, dass nämlich immer weniger Leute gebraucht werden, um diese Kapitalmasse in Gang zu setzen. Man merkt aber auch sofort, mit was verglichen dieses relativ gut ist. Nicht verglichen mit dem, was man von seinem Geld hat, sondern verglichen damit, dass das Kapital über die Macht verfügt, Leuten auch noch ganz andere Lebensverhältnisse einzubrocken, wenn Kapitalgröße nicht das Konkurrenzmittel ist, das zur Verfügung steht. Relativ, wie schön, dass es den Vergleichsmaßstab gibt, muss man da fast sagen, relativ im Vergleich zu dem Elend, das eintritt, wenn der Lohn als Konkurrenzmittel anstelle von Kapitalgröße tritt. Oder zu dem, das ansteht, dass man aus der Reihe derjenigen herausfällt, die vom Kapital überhaupt angewandt werden. Und da muss man mal sagen, dass dieser Vergleich sowieso vom Kapital her gesehen nie zu Ende ist. Insofern handelt es sich bei diesen Alternativen auch gar nicht um welche, die man sich aussuchen kann, sondern mit denen man praktisch ständig dauernd konfrontiert wird. Unternehmen finden gar nichts dabei, immer beides zu machen, Kapitalgröße mit relativer Lohnsenkung zu kombinieren und sich des Billiglohns zu bedienen, wo immer er ihnen angeboten wird. Und was man dann davon hat, kann man übrigens in Deutschland inzwischen auch schön studieren. Mangels der Gelegenheit, überhaupt so ein Geld zu verdienen, flüchten zunehmend gut ausgebildete Spanier, Italiener und Griechen nach Deutschland und werden hier angeworben von den Unternehmen. Und auch dazu gibt es schon das Urteil, dass das sicherlich eine Bereicherung für den deutschen Arbeitsmarkt und eine neue Konkurrenzlage für diejenigen darstellt, die als Einheimische mit diesen jetzt in Konkurrenz gesetzt werden. nochmal zusammengefasst. Wachstumsförderung und Sparprogramme sind kein Gegensatz. Jedes staatliche Sparprogramm zielt auf Wachstum. Wie gut, wie erfolgreich oder wie mangelhaft, hängt eben von den Ressourcen ab, über die der Staat verfügt. Wenn er als letztes Mittel der Wachstumsförderung auf die Verelendung seiner Massen setzt, dann ist das eben seine Variante, Wachstum zu fördern und nicht das Gegenteil davon. In beiden Fällen geht es darum, herbeizuführen, dass der eigene Kapitalstandort mehr Gelderträge abwirft und wieder Einnahmen beschert. Und übrigens in diesem Sinne verkündet ja auch der spanische Regierungschef zum Beispiel ganz zynisch seinen Volksmassen, dass bevor es wieder aufwärts geht, es erstmal noch eine Zeit lang wieder abwärts gehen muss. Teilt also seinen Leuten durchaus mit, dass er die Wirkung seiner Politik kennt, aber sie selber für alternativlos hält, wenn das Resultat herbeigeführt werden soll. Und zweitens, in den Maßnahmen, die Staaten ergreifen, um ihren Haushalt zum Mittel der Kreditwürdigkeit zu machen, kommt das, was die Leute vom Leben haben, sei es als Lohn oder sei es als Sozialausgaben, immer als die Größe vor, die wachstumsverträglich sein muss. Und wenn kein Wachstum da ist, dann ist eben nur Absenkung verträglich mit dessen Wiederherstellung. Wenn man wie der DGB einen Marshallplan für Wachstum und Beschäftigung fordert, dann geht man ja genau von dieser Logik aus, dass Leute nur halbwegs Geld zum Leben haben, wenn das Kapital Gewinne macht, dass diese Logik auch gelten soll. Und übrigens auch das Argument kommt beim DGB vor, dass das in Deutschland nur dann gelingen kann, wenn es anderswo dafür eine Kaufkraft findet, mit der deutsche Waren abgesetzt werden können. Und deswegen fordert so eine Gewerkschaft übrigens auch nicht Lohn, sondern staatliche Unterstützung des Kapitals, damit es sich für die wieder lohnt, Leute einzustellen. Wenn das nicht stattfindet, wissen ein Großteil der modernen Gewerkschaften offenbar überhaupt nicht mehr, was sie noch für ihre Mitglieder tun sollen. Und auch das Letzte nochmal zu unterstreichen, wer von hier aus auf die Elendsverhältnisse blickt, die in Griechenland, Spanien und so fort derzeit hergestellt werden und meint, es deswegen hier halbwegs gut getroffen zu haben, der täuscht sich. Wenn nämlich die eigene Bezahlung nur erfolgt, wenn sie Instrument zum erfolgreichen Niederkonkurrieren der anderen Wirtschaften ist, dann gilt die Rechnung auch umgekehrt. Wenn Arbeitskraft anderswo billiger zu haben ist, dann kann es ja durchaus sein, dass sie sich dann vielleicht in Spanien wieder mal mehr lohnt als in Deutschland. Das Kapital veranstaltet eine Konkurrenz der nationalen Arbeiterklassen gegeneinander, hetzt sie praktisch in den Bedingungen, die es ihnen vorsemmelt, gegeneinander und sorgt praktisch dafür, dass die Lohnsenkung an einer Stelle zum Hebel und zum Argument für die Lohnsenkung an anderer Stelle wird. Und das ist der praktische Verlauf, den die Krisenbewältigung derzeit in Europa nimmt. Gut, damit bin ich fertig. Also wie immer, Fragen, Einwände, ergänzende Beiträge. Ich habe mich bemüht, die Ausführung so knapp zu halten, wie es gerade eben ging. Also es kann sein, dass das an der einen oder anderen Stelle noch eine Ergänzung sinnvoll wäre, wenn sie gewünscht wird. Ja, bitte. Du hast am Anfang mal gesagt, dass man in Frankreich gefunden hat, dass die Wasserkopf in ihrer... Ich wiederhole die Frage dann. Ja. Weil ich kann auch noch laut reden. Am Anfang hat sie mal gesagt, dass in Frankreich die staatliche Administrative bezichtigt wurde, quasi im Wasserkopf zu unterhalten. Und da hat sie gesagt, ja, als Konsumenten seien die doch wichtig, also die Leute, die da für den Staat ihre Dienste versehen. Ich bin ja da unsicher, also ich selber, ob das so wichtig ist, dass die Leute, also nicht nur die administrativen Leute, sondern dass überhaupt die Leute als Konsumenten ausfallen. Wichtig für wen? Also, ich habe bloß die Feststellung gemacht, ja, das ist, ja. Ich wollte bloß feststellen, dass die, dass es selbstverständlich so ist, und das ist ja auch gar kein ein Geheimnis, dass wenn die angesichts der Krise zum Urteil kommen, also das, vielleicht muss man zu dem Befund selber nochmal was sagen, damit ein bisschen klarer wird, was ich damit eigentlich sagen wollte. Die staatliche Verwaltung zu betrachten und zu sagen, die ist ein Wasserkopf, ist gar kein Urteil über das, was die Leute tun. Es ist auch gar kein Urteil über die Nützlichkeit oder Unnützlichkeit der Funktion der Leute vom Standpunkt des Inhalts ihrer Aufgaben. Was weiß ich, was die zu tun haben. Die Kanäle zu bewirtschaften, Steuern einzukassieren, frag mich nicht, interessiert mich jetzt erstmal auch nicht. Sondern es ist eine Abteilung der Beurteilung des Haushalts von dem Standpunkt, wenn als Resultat der staatlichen Haushaltspolitik ein ständiges relatives Anwachsen des Aufwands für die Bedienung von Schulden im Vergleich zu den Steuereinnahmen passiert, dann muss der Staat was verkehrt gemacht haben, dann gibt er sein Geld verkehrt aus. Dann hat er mit seinem Haushalt nicht genug fürs Wachstum getan. Da wollte ich im Ausgangspunkt mal gesagt haben, dieser Befund ist der Sache nach sowieso unsinnig. Weil ob und in welchem Ausmaß aus dem, was der Staat an Maßnahmen ergreift, dafür soll sich das Beispiel ehemalige DDR taugen, ob da jetzt rauskommt, eine Zunahme, eine insgesamtige, zusammengezählte Zunahme der Erträge des im Lande wirtschaftenden Kapitals rauskommt. Das ist gar nicht eine Wirkung der Staatsausgaben, sondern das ist ein Ergebnis der Konkurrenz, ein Ergebnis der Art und Weise, wie die Unternehmen wirtschaften, wie sie den nationalen Kapitalstandort für ihr Geschäft benutzen oder eben auch nicht. Angesichts der Tatsache, dass als Resultat des Misstrauens des Finanzkapitals die Staaten zum Ergebnis kommen, unsere Schulden sind zu hoch, woran sieht man das? Immer mehr staatliche Einnahmen werden für Schuldendienst, gehen für Schuldendienst drauf, es kommen zu wenig Steuerausgaben rein, also haben wir falsche Haushaltspolitik gemacht. Wie gesagt, das ist ein falscher Schluss, aber das ist ein vom Standpunkt des Staates sehr konsequenter Schluss, weil er verfolgt ja das Ziel, mit seinem Haushalt Wachstumsförderung zu machen, lastet es sich also auch selber an, wenn der Erfolg sich nicht einstellt. Von diesem Gesamturteil, sage ich, unter diesem Gesamturteil werden jetzt die einzelnen Haushaltsposten durchgegangen unter dem Gesichtspunkt, wo ist denn da was zu viel? Muss man sagen, und das darauf wollte ich eigentlich hinweisen, vom Standpunkt dessen erstens, was die jeweilige Staatsfunktion an sachlichen Aufgaben zu tun hat, gibt es dafür gar keinen Maßstab. Wieso soll eine Schule plötzlich zu viel sein, die gestern noch Kinder unterrichtet hat? Vom Standpunkt, dass es was kostet, ist es zu viel. So, und unter diesem Standpunkt, weil es was kostet und nichts bringt, ist es zu viel, wird jetzt gesagt, so insgesamt überhaupt gibt der Staat viel zu viel Geld für Leute aus, die bei ihm arbeiten, sind sprich unproduktiv. Ich wollte erstmal darauf hinweisen, man muss doch die politische Macht nicht darauf hinweisen, so im Grunde in dem Sinne von, habt ihr aber was übersehen. Dass natürlich, wenn der Staat Leute entlässt, deren bisherige Ausgaben als Kaufkraft für die Unternehmen entfällt, die bislang davon gelebt haben, dass bei ihnen eingekauft wurde. Natürlich ist jede Streichung einer staatlichen Ausgabe eine Reduktion der Einnahmequellen für die Unternehmen. Es wird immer so getan, als ob in diesem Gegensatz Wachstum sparen, es wird immer so getan, als ob den Machern der Sparpolitik unbekannt wäre. Also wenn immer gesagt wird, ihr solltet nicht sparen, sondern was fürs Wachstum, als ob denen unbekannt wäre, dass wenn sie kein Geld mehr ausgeben, das Geld bei irgendwelchen Unternehmen, die bislang an diesem Geld verdient haben, fehlt. Ja, das ist im Kapitalismus so. Wenn der einzige Zweck den Geld hat, die einzige Art, die Staaten was ausgeben können oder auch staatliche Bedienstete was ausgeben können, ist eben was von privaten Unternehmen zu kaufen. Dann entfällt eben auch diese Gewinnquelle, wenn sie das nicht mehr tun. Bloß, was soll das für ein Einwand sein? Was soll das für ein Einwand gegen die staatliche Maßnahme sein, die ja gar nicht sagt, das wüssten sie nicht, sondern sagt, insgesamt bezogen auf die Wirksamkeit der Ausgaben haben wir zu viel unproduktive Posten in unserem Haushalt. Also das hilft gar nichts, wollte ich sagen. Das hat auch was Kindisches, denn die Staatsmacher darauf hinzuweisen, immer wenn ihr was streicht, verdient einer was nicht mehr, woran er gestern verdient hat. Ja klar ist das so. Und was soll denn jetzt daraus folgen? Wo sie doch gerade gesagt haben, sie kriegen aber vom Finanzkapital gar nicht das Geld mehr, gar nicht den Kredit mehr, den sie bräuchten, um diese Leute weiter zu beschäftigen. Das ist ja gerade der Ausgangspunkt. Das Ganze dreht sich seiner Logik nach immer im Kreis. Die Finanzmärkte sagen, wenn sie den spanischen Staat weiter kreditieren sollen, dann muss der, was weiß ich, inzwischen 5,8% oder 6% Zinsen zahlen. Dann sagt der spanische Staat, das können wir uns nicht leisten, also müssen wir weniger ausgeben. Dann kommen die Kritiker und sagen, ja, aber wenn ihr weniger ausgebt, dann verdienen ja wieder Kapitalisten nicht. Dann sagt der Staat, ja, tut mir leid, ich habe aber kein Geld, weil wenn ich jetzt wieder stattdessen wieder Kredit aufnehme, muss ich ja wieder 5,8% Zinsen zahlen und die kann ich erst recht nicht finanzieren. Das Ganze ist ein riesiges Karussell. Der ganze Streit ist ein riesiges Karussell, der den Ausgangspunkt nicht ernst nimmt. Den Ausgangspunkt, dass tatsächlich die staatliche Finanzierung seiner Standortbetreuung steht und fällt mit der Rechnung seiner Geldgeber, ob sie sagen, dass sich das für sie lohnt. Und der ganze Streit tut so, als wäre dieses Verhältnis dadurch außer Kraft zu setzen, dass man statt zu streichen, ja was denn jetzt eigentlich, wieder zusätzlichen Kredit aufnimmt, dann ist man wieder beim Ausgangspunkt angenommen. Es nimmt das Urteil gar nicht ernst, von dem die Staaten ausgehen und das praktisch über die Staatsfinanzen gefällt ist. Sie sind erstens maßgebliche Quelle finanzkapitalistischen Geschäfts, zweitens, sie taugen als solche nichts, drittens, deswegen müssen sie zusammengestrichen werden. Dann zu sagen, aber wenn ihr sie zusammenstreicht, dann schadet ihr doch eurem Standort. Tut so, als wäre der Ausgangspunkt gar nicht ein ökonomischer Sachverhalt, der sich aus dem ergibt, wie Staaten ihren Laden finanzieren und wofür das Geld überhaupt da ist, das sie da ausgeben. Sondern als wäre quasi dieser Ausgangspunkt einfach durch staatlichen Beschluss außer Kraft zu setzen. Ist er aber nicht. Ein Nachtrag von Peter Decker zum Thema Logik und Absurdität. Vor 2 Jahren hat er in Nürnberg bei einer Veranstaltung zum Sprachprogramm geschrieben. Er hat gesagt, es sind ja eben viele Zwischenstufen von der Armut der Hartz-IVer zur Solidität des Euro. Weder hat Hartz IV die Krise herbeigeführt, noch kann der Wegfall von Hartz IV dieses Nicht-Gelingen der Verwertung, dieses Nicht-Gelingen von Kapitalständen teilen. Denn die Regierung ist sich ganz sicher, das muss man machen und das bringt es. Sie sagt, wir sparen einen großen Brocken, 80 Milliarden in 4 Jahren. Und jeder sagt, ja, das geht hauptsächlich über die Sozialsache. Und es ist ja gar nicht so, dass irgendeines der Probleme zu bewältigen wäre, dadurch, dass man eine Das ist gar nicht so. Aber eines stimmt, die Welt der Geldbesitzer, die ihr Recht auf eine Miete beanspruchen, die starten auf einmal als schlechtere Füller dieses Anspruchs misstrauisch vor Ort. Diesen Geldbesitzern zeigen, demonstrieren, wir können unseren armen Leuten einiges tun, ohne dass wir Widerstand fürchten müssen. Das ist wirklich vertrauensstiftend. Keines der Probleme ist geheilt. Aber ein Grund, in solch eine Regierung Vertrauen zu investieren, kriegen die Geldbesitzer schon geboten sind. Das ist wirklich absurd. Ökonomisch gesehen ist das völlig witzlos, vollkommen ungeeignet, die Dimension des Problems und die Milliarden, diese beiden Arbeitslosen wegzwacken. Das ist so gnadenlos, unverhältnismäßig. Aber dennoch ist sich die Regierung sicher, das ist das Mittel der Wahl. Ja, gibt es noch Fragen? Ich hätte noch das Bedürfnis, das einzuordnen im Verhältnis zu den Leistungen, die die Troika abgezogen hat, im Verhältnis zu Griechenland. Also richtig, also ich versuche das mal und Willst du mal ans Mikrofon kommen, weil das versteht nämlich kein Mensch da hinten, was du jetzt erzählst. Also ich hätte das Bedürfnis, nochmal einen Einbau der Überlegungen, was quasi als Diktat, sag ich mal, ist betont, seitens der Troika gegenüber Griechenland zu den sogenannten Sparmaßnahmen gekommen ist. Also dass Griechenland ausschließlich in seiner Kreditfinanzierung von dem Kalkül und den Renditeberechnungen, den Vertrauensberechnungen und so weiter des Finanzkapitals abhängt, führt dazu, dass eben im Verhältnis dazu Griechenland mit diesem Sparprogramm, was ein Kaputtmachen von nationalen Reichtumsquellen beinhaltet, wie das ausschließliche Aufmöbeln durch Verarmung von den Massen dort. Das wäre erstmal, dass es ausschließlich darauf fällt, und so wäre jetzt mein Einbau zu dem sogenannten Diktat der Troika und der EU und speziell der deutschen Politik innerhalb der EU, ist, dass auch ausschließlich ein anderes Verfahren von denen, die dann als Staatskrediteure, nämlich die mächtigen EU-Mächte, übergekriegt sind, ein anderer Weg auch ausgeschlossen worden ist. Sodass Griechenland quasi sowas wie eine nationale Berechnung, kriegt es eine Korrektur dieser Konkurrenzniederlagen hin im Verhältnis zu seiner geschwundenen Kreditwürdigkeit gar nicht hatte, weil es eben auch nicht mehr über nationales Geld verfügt. Also das hat es quasi auch so objektiv gemacht, dass es ausschließlich vom Finanzkapital abhängt. Also so versuche ich mal die Vermittlung zu den sogenannten Spardiktaten der EU, die auch ausdrücklich vorgeschrieben haben, dass Euro-Geld für was anders als für, es schlägt sich im Wachstum nieder, und es ist in Griechenland, es hat sich zum Bankrott hingewirtschaftet, erklärtermaßen für einen anderen Weg gar nicht mehr der Fall. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, was du dir als anderen Weg vorstellst. Ich will jetzt auch nicht auf ein anderes Beispiel umsteigen, Argentinien oder sonst wo. Ich würde mal nur Folgendes zu bedenken geben. Wenn eine Staatengemeinschaft wie die EU sich zum Ziel setzt, und das gilt ja für die griechische Regierung mit, sich zum Ziel setzt, sie will gemeinsam eine Währung in die Welt bringen, die mit dem Dollar mithalten kann, ihre nationalen Wirtschaften so dafür herrichtet und zurichtet, dass sie dafür die ökonomische Basis abgeben und dabei und als Verlaufsform davon das nationale Konkurrieren um Erträge als Hebel des insgesamtigen europäischen Wachstums nicht nur nicht aus dem Verkehr zieht, sondern so einrichtet. Dann ist, das habe ich jetzt hier, weil das heute nicht mein Thema war, die notwendige Konsequenz dieser Politik, die Sortierung der europäischen Staaten in solche, die eben eingetreten sind in den Euro mit einer Kapitalmacht, die tatsächlich sich Europa zur Verdienstquelle macht, und anderen, die in zunehmendem Maße zur Quelle des Verdienstes an ihnen wird. Das wird national bilanziert. Und so bilanziert der eine Exportüberschüsse und Kreditwürdigkeit und der andere Schulden und Entzug des Kredits. Worauf es mir ankam, war, dass egal welche speziellen Verlaufsformen das jetzt in Europa nimmt, weil das auch noch eine Frage der politischen Konkurrenz der Nationen ist, eins auf jeden Fall feststeht, wenn ein Staat Eintritt in die Konkurrenz vom Standpunkt aus, wir die Griechen wollen am Euro teilhaben, weil wir uns davon einen nationalen Aufstieg versprechen, Teilhabe an einer wuchtigen Weltwährung. Dafür machen wir die nationalen Ressourcen zurecht, und das misslingt. Das misslingt erstmal wirklich in dem banalen Sinne, nicht, dass sie da alles Mögliche in die Wege geleitet hätten, Straßen gebaut, Häfen ausgebaut, sind ja auch einige nicht recht ordentliche Kapitale zustande gekommen in Griechenland, Spanien übrigens auch. Die haben bloß dann es vorgezogen, das in Spanien und Griechenland verdiente Geld lieber anderswo weiter zu investieren, aber das nur mal nebenbei. Dann ist tatsächlich Die radikale Absenkung des nationalen Lohnniveaus das Mittel der Wahl, um zu kompensieren, dass Kapital größer als Konkurrenzmittel nicht zur Verfügung steht. Es wird schon so sein, wie du sagst, dass die besonders radikale Fassung, die das in Griechenland nimmt, eine Konsequenz der speziellen politischen Konstruktion der EU ist. Aber das ist mir in diesem Zusammenhang erstmal wurscht. Weil was man daraus sehen kann, ist, deswegen habe ich das auch gesagt, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert in der Geschichte des Kapitalismus seit 1945. Das ist ja das, was da praktisch durchgesetzt wird, dass die Griechen sich zurecht zu schrumpfen haben auf das, was sie als Kapitalanlagesphäre vom Standpunkt eines europäischen Kapitalmarkts tatsächlich sind. Ich finde, dass man diesen Gedanken nicht dadurch verkomplizieren sollte, dass man in ihn hereinmischt, dass das dann auch noch von Deutschland gegenüber denen durchgesetzt wird. Das ist schon recht. Das wird es ja. Nur, das, was da durchgesetzt wird, ist die Herrichtung der europäischen Peripherie zu dem, was sie, wenn man es mal vom Standpunkt des deutschen Europa-Projekts betrachtet, diese Länder von vornherein immer sein sollten und waren. nämlich Anlagesphäre für deutsche Kapitalmacht. Die Ironie der Weltgeschichte steht eigentlich in Anführungsstrichen bloß darin, dass diese Staaten so zur Quelle deutscher Kapitalmacht hergerichtet worden sind, dass die Staaten, die die Herren dieser jeweiligen Einzelstandorte sind, daraus auch noch für sich eine Rechtfertigung ihrer Verschuldung herkriegen sollten. Und das fällt Ihnen ja, wenn du so willst, wenn du es jetzt mal vom Standpunkt der Staatenkonkurrenz her betrachtest, das fällt Ihnen jetzt auf die Füße. Aber betrachtet von der Frage aus, wie taugt denn eine nationale Arbeiterklasse als Mittel der Wiedergewinnung von Konkurrenzfähigkeit für eine Nation, die in der Konkurrenz verloren hat? Dann ist die absolute Senkung des Lohnniveaus allemal das Mittel der Wahl. Und das wird auch nicht mehr oder weniger so, dadurch, dass das auch noch die Form der besonderen politischen Konkurrenz in der Durchsetzung hat. So würde ich jedenfalls die Sache sehen. Nach der Seite hin musst du doch sagen, hat die Merkel vollkommen recht, wenn die den Spaniern sagt, was habt ihr denn für ein blödes Kündigungsschutzrecht? Bei euch haben ja die alteingesessenen Arbeiter, wir können ja gar nicht rausgeschmissen werden. Ihr habt lauter junge, leistungsfähige Leute, die hängen im Arbeitsmarkt rum und sind zu nichts Nütze. Was entnehme ich denn diesem Befund? Dem entnehme ich die sehr sachgerechte Betrachtung der Spanier als Ressource der internationalen Kapitalanlage. Muss ich mir das als Unternehmen gefallen lassen, wenn ich einen einstelle, dass ich den das ganze Leben weiter beschäftige? Kommt doch nicht in die Tüte. Das halte ich an der Stelle für den entscheidenden Punkt, dass sie alle Anstrengungen, jetzt wenn man es mal wirklich mal vom Standpunkt der Staaten aus betrachtet, alle Anstrengungen, die diese Nationen gemacht haben, um genau diesem Maßstab zu genügen. Wer vor 20 Jahren in Spanien mal war und wer jetzt dahin geht, kann das ja studieren, was da alles kaputt gegangen ist in den wunderschönen 10 Jahren des Gelingens der kapitalistischen Konkurrenz in Europa. Da ist eine ganze Industrien von der Bildfläche verschwunden. Das, was sie genau für den Zweck gemacht haben, wird jetzt bescheinigt. Angesichts der Tatsache, dass ihr mit euren ganzen Standortpflegemaßnahmen gegen die übermächtige Konkurrenz Deutschlands verloren habt, müssen wir euch mal sagen, dass alle Bemühungen zum Schutz oder zur Überleitung, kann man ja auch mal sagen, der nationalen Bevölkerung in den Status kapitalistischer Lohnarbeit, die in den letzten 10 Jahren als Hebel für Anlage betrachtet worden sind, jetzt unter diesem genau dem gleichen Gesichtspunkt als Schranke für Anlage betrachtet werden. Und das ist haargenau die gleiche Logik wie Hartz IV. Und darauf kam es mir an. Das ist die gleiche Logik wie Hartz IV, angewandt auf Länder, denen man ausdrücklich sagt, aber die Frage, wer hat was davon, die entscheidet sich nochmal ganz anders. Als Vertreterin des Programms der Sieger der Konkurrenz. So wie sich jetzt offenbart, dass die Peripherieländer zu viel Staat hatten und drastisch ihre Volkswirtschaften und Gesellschaften ruinieren werden und müssen, wird sich natürlich als Kehrseite auch herausstellen, dass Deutschland und Frankreich zu viel Kapital hatten. Denn in dem Maße, in dem die Wirtschaft der Peripherieländer, also insbesondere Griechenland, Spanien, Italien, zusammenschnurrt, und das kann man ja schon jetzt sehen, dass das immer mehr Fahrt aufnimmt, stellt sich natürlich irgendwann auch heraus, dass diese schön Exporterfolge der deutschen Wirtschaft, die die deutschen Kapitale so stark gemacht haben und damit auch der deutsche Staat so stark gemacht haben, auf einmal Schnee von gestern sind. Dann wird es zu drastischen Einbrüchen der Exportindustrien in Deutschland kommen, denn die EU ist ja gerade der Absatzmarkt Deutschlands gewesen. Zu fast der Hälfte der deutschen Exporte ist dort Zeug verkauft worden. Wenn aber all diese ruinierten Staaten nun den Laden zumachen müssen und sagen müssen, uns fehlt das Geld, wir können das Zeug nicht mehr kaufen, dann kann Deutschland auch nicht mehr verkaufen. Dann sind auf einmal hier auf einmal auch die Leute zu viel und nicht nur dort die Wasserköpfe. Dann sind die deutschen Fabriken auf einmal die Wasserköpfe, die zugemacht werden müssen. Ist ja europaweit eine Überakkumulationskrise und dass es noch so aussieht, als wenn Deutschland und Frankreich die Sieger wären und die anderen zahlen die Zeche, das ist etwas, was sich nicht sehr lange wird halten lassen. Ja, die Frage ist ja, was lernen wir daraus, ne? Dass man hier wie dort die gleichen Gründe hätte, den mal ein paar Pauschen. Ja, das sowieso. Ich meinte jetzt mehr von dem erstmal immanent theoretischen Standpunkt dessen, wie geht eigentlich Weltmarktkonkurrenz? Ja, das ist so. Wenn der Zweck des Außenhandels einer Nation nicht, wie die Vertreter der ausgeglichenen Handelsbilanz behaupten, das freie Verteilen von Waren in lauter Gegenden, wo es die gleichen nicht gibt, ist, sondern Überschüsse erwirtschaften. Wenn das Erwirtschaften von Geldüberschüssen aus den Märkten der anderen die Konsequenz hat, dass dann bei den einen die Geldeinnahmen wachsen und die anderen sich zunehmend verschulden. Da gleicht sich eben nichts aus. Dann ist das eine Verlaufsform der Tatsache, dass die Unternehmen für einen kreditfinanzierten Markt produzieren und deswegen, was du Überakkumulationskrise nennst, deswegen auch auf die Schranke dessen stoßen, dass sie selbst die Zahlungsfähigkeit ruinieren, die sie benutzen. Das Besondere, wenn man so will, was man ja aktuell in Europa studieren kann, ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, dass dieses Verhältnis in den 30, 40 Jahren zuvor im Wesentlichen eins gewesen ist, was sich zwischen den großen Weltwirtschaftsmächten und dem Rest der Welt abspielt. Die Besonderheit oder die Schärfe gewinnt das Ganze ja, dass dieses Verhältnis von gegeneinander Erträge aus dem Weltmarkt monopolisieren geht überhaupt nur so, dass darüber Gewinner und Verlierer produziert werden. Das Verhältnis von Gewinnern und Verlierern organisiert sogar der moderne Weltmarkt bzw. dessen Agenten so, dass sie sagen, dann brauchen wir halt Krediteinrichtungen, die dafür sorgen, dass das weitergeht. Wenn ein Land wie Argentinien über die Tatsache, dass es den Weltmarkt verliert, dass es immer mehr importiert und immer weniger exportieren kann, seine Schulden in Dollar nicht mehr bedienen können, dann gibt es halt eine Umschuldung und dann das organisiert das IWF. Und dann teilt das IWF den Argentiniern mit, was es sich in Zukunft noch leisten kann, um weiter im Weltmarkt drin zu bleiben. Das ist ja das Bemerkenswerte, dass die Macher der kapitalistischen Weltwirtschaft all diese Fälle in der Organisation ihrer Weltwirtschaft von Anfang an vorsehen. Muss man auch mal machen, dass man eine neue Weltwirtschaftsordnung macht, wo man sagt, jetzt geht es überall ums Geld, ums kapitalistische Geld verdienen, um Reichtumsvermehrung. Die Staaten sollen Handel und Wandel machen, aneinander verdienen und das ist Konkurrenz und da gibt es Gewinner und Verlierer. Das macht aber nichts. Weil dafür richten wir gleich eine Institution ein, die nennt sich Internationaler Währungsfonds. Und immer dann, wenn ein Land sagt, ich kann meine Schulden nicht mehr bedienen, tritt in Gestalt des IWF die Staatengemeinschaft beieinander und sagt, wir sorgen für die Konditionen, in denen du weiter ein nützlicher Partner im Weltmarkt bleiben kannst. daran hat man sich ja richtig schon gewöhnt, dass die Macher, die maßgeblichen Akteure der Weltwirtschaft einfach die Niederlagen, die sie sich selber produzieren, einfach als Schranke ihres Geschäfts gar nicht gelten lassen und das eben darüber regeln, dass sie immer mehr Kredit in die Welt setzen. Jetzt sind sie offenbar an einem Punkt angelangt, wo sich dem gewisse Schwierigkeiten entgegenstellen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was unter anderem auch daran hängt, dass es bisher immer nur relativ kleine Volkswirtschaften waren, die der Bach untergegangen sind. Und jetzt stehen auf einmal mit die größten Volkswirtschaften Europas in der Kippe. Und da kann man eben nicht mehr mit einem kleinen IWF-Hilferuf, schiebst du mal bitte 100 Milliarden rüber, das am Wochenende in den Griff kriegen. Sondern damit steht natürlich das ganze Projekt Europa, das ganze Projekt Euro, das ganze Projekt Weltgeld gegen die USA auf dem Spiel. So einfach zu lösen wie im Fall von Obervolta oder Chile ist es eben jetzt in der EU nicht mehr. Aber weißt du, das Eigentümliche ist ja, dass die Menschheit, man selber eingeschlossen, tagtäglich versorgt wird mit Auskünften in der Abteilung, hält der Euro, hält er nicht, kriegen die Griechen wieder eine Drachme oder dürfen sie den Euro behalten, wie geht die griechische Wahl aus und so fort. Und über diesem Thema, das war so ein bisschen auch mein Anliegen, weswegen ich heute gesagt habe, ich lasse mal diesen ganzen, ich nenne es mal ausdrücklich jetzt mal so, diesen ganzen Politüberbau mal weg und sage, was machen die da eigentlich? Wie geht eigentlich der Kapitalismus mit seinen eigenen Quellen um? Wie gibt es denn eigentlich das, wo der Marx mal am Ende des 13. Kapitels im ersten Band gesagt hat, das Kapital ruiniert seine Springquellen? So. Ist ja sowieso so, dass die Arbeit als Springquelle des Kapitals überhaupt nur funktioniert, in Anführungsstrichen, wenn sich eine ganze Staatsgewalt dahinter stellt und sagt, sie kümmert sich drum. Auch das kann man schön an diesen Staaten studieren. Sozialstaat, haben wir immer mal gelernt, es gibt in Europa eine Sozialcharta. Es gibt Standards, unter dem tun wir das nicht. Wir sind keine Drittweltstaaten. Kaum kommt eine Finanzkrise, kaum kommt die Anforderung, ihr müsst eure Kreditwürdigkeit wieder beweisen, schmeißen sie ihre ganzen Sozialstandards und ihre ganze Sozialkarte weg und sagen, die sind eine Schranke dafür, dass auch unter den Bedingungen des Nichtverfügens über Kredit Weltgegenden überhaupt kapitalistisch nützlich gemacht werden können. Und insofern, wenn man, deswegen bin ich auch so eingestiegen, mit dem man soll sich auf diesen Streit von Wachstum und Sparen nicht einlassen. Wenn der Blick der jeweiligen nationalen Menschheit immer gelenkt wird auf die Frage, wie kommt eigentlich unser Land dabei vor, sind wir die Gewinner oder die Verlierer, hält der Euro und lauter solche Fragen dieser Art. Wenn man agententheoretisch argumentieren würde, könnte man sagen, das sind lauter Ablenkungsmanöver von den eigentlich entscheidenden Fragen, nämlich wie wird da eigentlich mit der Menschheit verfahren und was wird da eigentlich selbstverständlich unterstellt als Instrument der Krisenbewältigung, ohne dass das überhaupt anders zur Sprache käme als unter dem trostlosen Argument, aber so schlimm müsste man es doch nicht treiben. Wenn man so weit geht in der Ruinierung einer Volkswirtschaft, dann können die Leute sich doch gar nicht mehr nützlich machen. Das ist eigentlich der einzige Einwand, den man jemals hört gegen diese ganze Politik, dass dadurch doch glatt die Funktion der Nationalbeschäftigten als nationale Ressource unterminiert wird. Ja, wird sie ja auch. Andererseits muss man sagen, dieser Standpunkt, große Massen Leute auf der Welt sind vom Maßstab der Kapitalanlage zu viel. Der ist ja nun überhaupt nicht neu. Dem ist ja eigentlich mit Hartz IV ja auch schon Rechnung getragen, wo der Staat gesagt hat, was soll ich lauter Leuten Arbeitslosengeld bezahlen, die sowieso das Kapital nie wieder benutzen wird. So kann man sich ja auch zu der Tatsache stellen, dass das Kapital die Produktivkräfte so entwickelt, dass es immer weniger Leute für immer mehr Bewegung von immer mehr Kapital braucht, also auch eine wie Marx auch schon sagt, eine ständig wachsende industrielle Reservearmee existiert. Eins ist ja auf jeden Fall das Resultat dieser Krise, dass diese wachsende industrielle Reservearmee zu großen Teilen in diesen Ländern erhalten bleiben wird. Das ist überflüssige Bevölkerung. Hat sich jetzt in der Krise rausgestellt, die brauchen wir nicht. Das praktizieren sie. Und die ganze Frage ist eigentlich, was lassen sie sich das noch kosten und wie weit wollen sie damit gehen? Alles andere kann einem eigentlich sowieso egal sein. Zu einem Punkt in der Diskussion. Es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die genau diesen Zusammenhang, der hier behandelt wurde, damit bestreiten, indem sie sagen, das ist ja auch mehrfach angesprochen worden, dass sie sagen, das ist doch jetzt ein Fehler, wenn man jetzt diese ganzen Programme durchzieht, weil die Nachfrage dann einbricht und dann geht das Geschäft kaputt. Mhm. Das ist doch unsinnig. Oder das Beispiel jetzt in Bezug auf Deutschland. Ja, was Deutschland macht, die schaden sich doch selber, denn dann werden andere Ökonomien ruiniert und dann können die deutschen Unternehmen ja nichts mehr verkaufen. Mhm. Ja? Also der Gedanke ist, der Gedanke greift einen Punkt auf und der stimmt. Natürlich, das war ja auch Gegenstand des Referats, wenn staatliche Ausgaben zusammengestrichen wird, wenn die Nachfrage zurückgeht, ja, dann geht Geschäft kaputt. Mhm. Das ist schon richtig. Nur der Umkehrschluss, der da gemacht wird, lautet ja, dass man sagt, da muss man Nachfrage stiften und das Nachfrage stiften, etwa durch den Staat, das schafft kapitalistisches Wachstum und das schafft Beschäftigung. Mhm. Und der Schluss stimmt nicht. Mhm. Der Schluss stimmt nicht. Und deswegen war ja vorhin der Hinweis gekommen, der Staat, Griechenland wäre ja das Beispiel. Ich meine, die haben ein staatliches Ausgabenprogramm gemacht und das heißt ja eben gerade nicht, dass die ganzen Voraussetzungen kapitalistischen Geschäfts deswegen kapitalistisches Wachstum stiften. Ja, wenn es so wäre, dass der Staat einfach das kapitalistische Wachstum stiften könnte, indem er uns unabhängig von der Konkurrenz einfach sagt, ja, dann muss ich den Staatshaushalt einfach ankurbeln, mich verschulden und dann kommt das kapitalistische Geschäft schon zustande. Das streicht durch, wie überhaupt kapitalistisches Wachstum zustande kommt. Nämlich nicht einfach darüber, dass man die Voraussetzungen kapitalistischen Wachstums, das sind Schulen, das ist ein Rechtswesen und so weiter, finanziert. Ja, das ist eine Frage der kapitalistischen Konkurrenz. Die anderen Staaten machen es ja auch. Ob denn nun Wachstum gestiftet wird oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Und insofern meine ich, merkt man diesen theoretischen Bemühungen an, dass sie immer sagen wollen, das kann doch nicht wahr sein, dass da ein Gegensatz besteht. Richtig. Zwischen kapitalistischem Wachstum, staatlichem Interesse und dem Lohninteresse. Ja. Das soll bestritten werden. Deswegen kommen die immer darauf zu sagen, das ist doch so, ihr seid ja verrückt, ihr Politiker, wenn ihr sowas macht, weil ihr schadet euch doch selber. Und das ist genau der Punkt, den ich jetzt sage, der ja auch gesagt wurde, dass man nämlich immer einen falschen Schuss sieht. Das Zusammenstreichen von Nachfrage durch ein staatliches Programm, ja, das heißt tatsächlich, dass auch Wachstum oder dass Unternehmen kaputt gehen und Arbeitslosigkeit vielleicht noch höher werden. Aber daraus kann man doch jetzt nicht den Schluss ziehen, dass man sagt, ja, da muss man halt das staatliche Programm hochziehen und dann hat man sowas wie eine Garantie in der Hand, dass die Arbeitslosigkeit weggeht. Das ist genau der falsche Schluss, der sich aus diesem Versöhnungsgedanken herausspeist, nicht wahrhaben zu wollen, dass das, was Kapitalismus ist, und das, was das Lohninteresse der Leute ist, dass das nun mal nicht zusammen geht. Und das ist der Punkt, den man diesen Menschen mal mitteilen muss, dass sie sich da einfach falsche Vorstellungen machen von dem, was die Nachfrage ist. Die ist nämlich nicht einfach dazu da, um kapitalistisches Geschäft zu stiften, sondern die kapitalistische Nachfrage, die ist halt dazu da, um kapitalistisches Wachstum zu stiften und nichts anderes. Das ist nicht etwas, was der Staat einfach so generiert, was er machen kann, und das macht er ja auch, nicht nur in Deutschland, in Griechenland, überall, dass er halt schaut, dass die Bedingungen für kapitalistisches Wachstum eben, ja, dass die eben gegeben sind. Ob da was dann draus folgt, ob dein Wachstum entsteht, das ist eine Sache, die hat er nicht in der Hand. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was ist eigentlich der Fehler an der Stelle. Die Befürworter von mehr Staatsausgaben für Wachstumsprogramme lassen an der Stelle schlicht und einfach weg die Frage, und wo kommt das Geld dafür eigentlich her? Also schlicht gesprochen, das habe ich am Anfang angesprochen, gibt es da ja sowieso immer bloß zwei Möglichkeiten. Der Staat ist ja kein Geldproduzent. Entweder das Geld des Staates sind Steuereinnahmen, das heißt sind Abzüge von dem in der Gesellschaft tatsächlich wirklich produzierten Geldreichtum. Überschüsse, die Unternehmen, Teile von Überschüssen, die die Unternehmen erwirtschaftet haben durch die Anwendung rentabler Arbeit, Teil des Lohns, die Unternehmen dafür gezahlt haben. So. Wenn die Unternehmen die Arbeit nicht rentabel anwenden, das ist jetzt eine Tautologie, aber ich sage sie trotzdem mal, wenn die Unternehmen die keine rentable Anwendung der Arbeit und den entsprechenden Absatz der entsprechenden Warenmassen mit Gewinn zustande kriegen, dann kriegt der Staat auch keine Steuereinnahmen. So. Zweite Argument habe ich ja. Die zweite Quelle, Kredit. Ja, Kredit ist ja auch nichts anderes als die Behauptung, ich leihe mir jetzt was und das wird zukünftig verdient. Und dadurch, dass das zukünftig verdient ist, bin ich, Staatswesen, in der Lage, aus diesen Verdiensten auch die Zinsen und die Tilgung zu bezahlen. Verschiebt, wenn man so will, die ganze Problemlage einfach in die Zukunft. Die Befürworter von staatlichen Wachstumsprogrammen als Alternative zum Sparen vergessen an der Stelle immer mal, was eigentlich der Charakter dieses Geldes ist, von dem sie behaupten, der Staat müsste das ausgeben. Steuereinnahmen hat er nicht, beziehungsweise das ist ja auch in Griechenland zu studieren, so wie dort jetzt Steuerpolitik gemacht wird, ist das wirklich nicht wachstumsförderlich. Kredit hat er auch nicht. Es ist ja gar keine Frage. Natürlich können Staaten weiter Kredite in die Welt setzen, dann müssen sie halt mehr Zinsen zahlen. Es gibt übrigens noch einen anderen Übergang aus dem Dilemma, sag ich mal, was du nochmal so geschildert hast, aus diesem Bedürfnis zu sagen, es muss doch einen Hebel geben. Es muss doch einen Hebel geben, mit dem die Staatsgewalt sich aus den Fängen des Umstands befreit, dass die wirklichen Produzenten von Geld, nämlich die Unternehmen, im Moment nicht ausreichend produzieren. Und dass dieser Übergang, den gibt es zum Beispiel von dieser griechischen Linkspartei, ist die Forderung, der Staat soll doch die Banken verstaatlichen. Ja, das ist eine lustige Idee. Als ob der Kredit dadurch seinen Charakter verliert, dass er nicht mehr privat organisiert ist. Also dass ein Vorgriff auf zukünftiges Wachstum ist. Dass der Kredit dadurch diesen Charakter eines Vorgriffs auf zukünftiges Wachstum dadurch verliert, dass es nicht mehr die privaten Banken sind, die ihn in die Welt setzen, sondern der Staat selber. Es ändert ja an dem Sachverhalt gar nichts, dass das Geld, was er da verwendet, noch nicht verdient ist, also in Zukunft erst verdient werden muss. Das sind immer so, das sind Ideen, die tragen, die treiben sich in der Sphäre rum, es muss doch ein Rezept geben. Und die Quelle dieses Bedürfnisses, die hast du ja richtig gesagt, die ist wirklich der Standpunkt, das kann doch nicht wahr sein, dass die großmächtige Staatsgewalt tatsächlich nicht in der Lage ist oder nicht in der Lage sein könnte, die Ökonomie am Funktionieren zu halten, wenn ihre eigenen Geldproduzenten sie um die Ohren fliegen lassen. Das hat auch eine Merkwürdigkeit an sich, diese Forderung nach Verstaatlichung der Banken. Deswegen wird die Verstaatlichung der Banken gefordert. Also ich kenne das Argument so, dass man sagt, naja, da werden mehr Kredite gegeben, weil die staatlichen Banken kriegen den Auftrag, mehr Kredite zu geben. Jetzt wird unterstellt, wenn mehr Kredite gegeben werden, dann kommt mehr Wachstum zustande. Und jetzt muss man ja sagen, an Kreditvergabe hat es doch gar nicht gemangelt. Das ist doch ein absurder Gedanke. Zu sagen, man muss mehr Kredite geben, wenn mehr Kredite gegeben werden, werden Geschäfte angestellt, ja, und dann kommt dann auf einmal der Zins heraus oder was, mit dem man die Kredite bedient und die ganze Wirtschaft fluckt. Das ist genau der gleiche Gedanke wie eben. Man muss einfach nur mehr Geld reinpumpen und dann muss es eben klappen. Und dann wird durchgestrichen, dass die Geldvermehrung nicht einfach eine Frage ist von einem kreditfinanzierten Kapitalvorschuss, sondern eben eine Sache der Konkurrenz ist. Ja, wenn das so wäre, dass man einfach sagt, man gibt mehr Kredite, ja, nein, also da müsste man sagen, das wäre... Aber letzten Endes ist es nicht nur eine Frage der Konkurrenz, sondern letzten Endes ist es eine Frage des Gewaltverhältnisses. Das Gewaltverhältnis ist nun das Klassenverhältnis. Und nur das aufzuheben, ist das Mittel. Aus der Scheiße herauszukommen. Der Inhalt dessen, was die Gewalt macht, spielt. Wir müssen uns ja hier nicht den Kopf drüber zu verbrechen, wie der Kapital oder wie die Staaten jetzt mit dem Zeug zurechtkommen, was sie da machen. Das haben wir ja wirklich schon bei Marx gelesen, dass genauso die Dinge sich entwickeln. Die kommen damit zurecht, indem sie ihre ihre Gewalt, die sie haben, einsetzen und in das Kapitalverhältnis in jeder Situation wieder wir so zurechtrücken, dass irgendwie irgendwo Geschäft stattfindet. Wenn sich nicht irgendwie irgendwo die Menschen, die dafür gerade stehen, dagegen wenden. So sieht es aus. Das ist aber sehr abstrakt. Das gilt immer und überall. Also das, ja, was das jetzt klar, konkret mit der Finanzkrise 2012 zu tun hat. Aber das ist einerseits abstrakt, aber das ist doch andererseits der praktische Kern der Dinge. Naja, wir waren ja, also... Es ging um einen anderen Punkt, denke ich. Es ging darum, dass man bestimmte Vorstellungen, also nichts gegen das, was du sagst, aber es ging auch darum, bestimmte Vorstellungen, die in der Debatte sind, dass sie darauf hinauslaufen, dass man sagt, das kann nicht sein, dass das, was jetzt passiert, in der Politik aufs Programm gesetzt wird. Das kann doch gar nicht sein, dass das irgendeinen Sinn macht, weil das widerspricht doch eigentlich deren eigenen Interessen. Das ist doch... Und dem Punkt ging es, dass man sagt, das, was da von der Politik auf das Programm gemacht ist, ist doch unvernünftig. Jetzt nicht unvernünftig einfach von dem Punkt, das schadet mir oder das schadet Leuten, sondern es ist doch unvernünftig von denjenigen, die diese Politik überhaupt erst initiieren. Und da ging es darum zu sagen, was die für Fehler machen, welche theoretischen Fehler die machen, wenn die so argumentieren. Um den Punkt ging es. Ja. Also es ging nicht darum, sich einzumischen in staatliche Berechnungen, ganz im Gegenteil. Es ging darum, dass man die Leute, die sich alle möglichen falschen Berechnungen sozusagen plausibel machen, dass man deren Argument beschreibt. Das war das Anliegen von mir. Ich wollte einfach sagen, die Leute machen sich den falschen Begriff von dem, wie das Verhältnis ist von staatlichen und kapitalistischen Interesse und dem, wie das Lohninteresse darin vorkommt, indem sie immer darauf verweisen, dass der Lohn ist auch eine Quelle für kapitalistisches Geschäft, die Einkommen ist auch eine Quelle von kapitalistischem Geschäft, aber dann immer daraus den Schluss zu ziehen, dass hohe Löhne dann das Wachstum, kapitalistisches Wachstum entstehen lässt. Denn als wenn es so wäre, ja, weil, also dann müsste man wirklich sagen, dann müssten die Unternehmen alle die Löhne verdoppeln, dann haben sie doppelt so viel Profite. Das ist eine absurde Vorstellung von dem, wie Profite gemacht werden. Nämlich nicht durch hohe Löhne, sondern, naja, vielleicht eher durch das Gegenteil. Das wollte ich sagen. Ja, das? Ja, das wollte ich nur sagen. Gibt es denn, gibt es... Das Argument haben wir ja nun schon den ganzen Abend, oder? Man kann es ja nicht oft genug sagen. Man kann es nicht nur hier sagen, man kann es auch auf Englisch oder gegen den englischen Gewerkschaftsbund sagen, der Überraschung, genauso wie der DGB argumentiert. Junge Linke hat vor einer Weile eine kleine Broschüre rausgebracht unter dem Titel Arbeitsplätze, Wachstum, Gerechtigkeit ist nichts anderes als Armut und Armut und Armut. Letztendlich könnte man das genauso gut an den DGB 1. Mai Flugblättern abhandeln. Die machen es halt am PUC. Aber wer es lesen will, eine andere Variante des gleichen Themas. Gibt es da noch Diskussionsbedarf und Fragen und noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne noch vertiefen möchtet oder so? Sonst würde ich mich nämlich hier verabschieden. Vielleicht mal runterkommen. Okay.